gedrückt? Mhm. Ja, ist ja klasse. Wenn du gut sagst. Um nicht zu sagen Bombe. Ach, guck mal, der Rest von der TMS. Ja. Überlebt, aber noch nicht überstanden. Oh. Ja, so ist das. Soll ich sagen. Kannst du ja froh sein, dass wir heute überhaupt hier zusammengefunden haben. Warum? Ja. Hast du keine Lust oder was? Nö, ich hatte schon Lust, aber Deutschland und seine Autobahn. Also, ich werde es im Leben nicht kapieren. Also, da steht, Heumer Kreuz werden jetzt Pylonen aufgestellt, weil sie da irgendwie Fahrbahn neu markieren für eine Baustelle. Und man glaubt ja kaum, ne? Dass die Gaffer langsamer werden, wenn dort ein Unfall passiert ist. Das kennen wir jetzt mittlerweile aus den Verkehrsnachrichten, aus dem Fernsehen, Radio und so weiter. Kennt man das ja alles. Aber dass sie jetzt auch gaffen, wenn da so zwei Honks dort Hütchen aufstellen und langsamer werden. Also. Das ist doch normal. Ja, und normal ist es auch von wegen, dass man in Deutschland auf den Autobahnen, dass wenn Reißverschluss in 600 Metern, dass sie das nicht hinkriegen, bis vorne hinzufahren und erst vorne einzufädeln. Nein, da wird die ganze Zeit mittendrin schon eingefädelt. Ja. Ja. Das ist die einzige Möglichkeit, wie du die Einfädler überholen kannst. Du wartest, bis sie eingefädelt haben, fährst dann ganz nach vorne und kannst dann 100 Meter vor denen einstellen. Also das ist, ja. Ja. Und was auch nicht funktionieren würde, das haben wir heute wieder gesehen, Rettungsgasse. Also in Deutschland, wenn du mal irgendwann einen Unfall haben solltest und du wartest auf einen Notarztwagen, vergiss es, ja, kannst du vergessen, weil die Leute sind einfach nicht in der Lage, wenn es sich staut. Da wäre heute kein einziger Rettungswagen, kein einziges Rettungsfahrzeug wäre da durchgekommen. Die standen da wie die Vollidioten und sind dann auch wirklich über durchgezogene Linie immer nach rechts gezogen, mal nach links gezogen und so weiter. Man will ja auch gucken. Ja, super. Und wenn alle schön breit auseinander so eine Gasse haben und du stellst dich mit in die Gasse, kannst du am weitesten sehen. Das ist doch ja, das ist schöne normal. Sache. Ja, so gehört das. Ja, egal. Mhm. Machen wir weiter. Womit? Nachschau. Wir haben ja noch gar nicht angefangen. Doch. Ja, okay. Nein, weil wir lassen uns einfach weg, Folge 3, Dosenhausen, das lassen wir jetzt weg. Zack. Boah, bist du hart drauf. Ja, dann kannst du sehen. Jetzt aber Nachschau. Ja, war nichts, ne? Nee. Wir haben ja kaum Kommentare bekommen. Ich glaube diesmal sogar gar nicht. Oder? Doch. Ja. Nee. Nein. Oder? Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Weißt du, wie peinlich das ist jetzt so nach dem Motto, so, ja, hier schreibt ihr mal, ich gucke da sowieso nicht nach, das passt schon. Tja. Ernsthaft, also das war jetzt nicht. Ich habe ja schon gedacht, du als Blogbetreiber guckst da wenigstens mal nach, aber naja. Ja, Events. Wir hatten das Event im Norden. Das Thema ist ja offensichtlich noch nicht ausgestanden. Nee. Es wurde ja gestern erst wieder beim, ja, im Podcast-Keller thematisiert, neben einem anderen Event, das auch in Hamburg und im Stadtpark stattfindet in Zukunft. Ja. Ich sage dazu nichts. Ich empfehle einfach nur, um da auch nichts vorwegzunehmen, da wirklich mal den Wettbewerb-Podcast zu hören. Der ist, ja, es war sehr lustig. Aber man muss gleich dazu sagen, dann hätte Hamburg endlich seine Möglichkeit, endlich dieses Jahr doch einen Mega zu bekommen. Ja, Hamburg selber. Das wäre richtig schick. Also wenn ich Zeit hätte, ich würde auch hinfahren. Das klingt schon spannend. Ja, überhaupt, es gibt ja irgendwo auch so eine Mega-Liste, wo man dann nachgucken kann, welche Megas denn jetzt hier überall so in Zukunft gibt. Da gibt es ja jetzt verschiedene Seiten, die das genau. Fliegen. Und da sind auch so ein paar spannende Sachen am Start, wo ich jetzt sage, da steht zwar schon Termin, aber man weiß noch gar nicht so recht, was das überhaupt werden soll. Ne? Okay. Aber naja, bleibt da mal abzuwarten. Also wir werden immer das Mega- und das Gigaland bleiben jetzt hier, weil nirgendwo gibt es so viel. Das hatten wir ja schon damals am 29.02. gesehen hier mit diesem Liebde. Schalttag-Event. Oh, Schalttag. Ja. Genau, jetzt kommt auch demnächst wieder diese Schaltstunde. Das Schalttag-Event. Und da hast du ja sehr niedrig geschätzt beim letzten Mal, ne? Ja. Lag voll daneben. Warst du auf so einem Event? Ja. Wir waren sogar auf zwei Events. Oh, du mieser Eventstecker. Ja, aber das ist bei uns Das gehört für uns einfach dazu, wenn Bekannte und Freunde Events ausrichten. Da ist man dann auch bereit zu sagen, von wegen, okay, man fährt da trotzdem hin. Warum haben die nicht einfach eins zusammen gemacht? Das eine war wirklich das klassische, als Souvenir-Event ausgelegte Leap Day Kurzevent im Stadtwald Krefeld. Mhm. Und das zweite, das war auch in dem Sinne ein Souvenir-Event, aber da ging es um das Jubiläum der Mühlenleute, die haben ihren 7000. Gemacht. Mhm. Und das wurde dann mit dem Event verbunden und danach war noch lecker essen gehen. Ja, klingt ja gut. Ihr schanzt euch diese Jubiläen-Events ja so zu, ne? So die für dich und du für die oder. Ja, oder. Da waren wir jetzt ein bisschen spät dran und deswegen haben sie ihr eigenes Event gemacht. Mhm. Aber wir steuerten klassisch unseren Kinderkuchen mit dabei. Kinderkuchen. Ja, da gibt es dann. Ist das so gerührte Kinder oder ist das so eine Kinderfertigmischung? Ne, ist Fertigmischung und halt so richtig schön. Frisch aus dem Blumenkasten, à la Dutroux oder? Nee, also schon aus Tütchen. Nein. Tütchen? Ja, alles selber okay, gemacht. Okay, ich hätte gern ein paar Tütchen gekauft, ey, Kinderfertigmischung. Auf jeden Fall schön, so wie wenn man es von früher kennt, dann mit Zuckerguss oben drauf und mit Smarties dann die 7000 drauf. Das erinnert mich an was. Okay. Ich hatte auch mal so ein Smarties-Ding. Ja, doch. Ja, ne? Du erinnerst dich auch an dieses Smarties-Ding, was ich da bekommen habe. Ja, schön. Ja, Erinnerung. Mhm. Ach, ja, ich war ja im Dadetal zum Angrillen. Okay, und? Das war lustig. Wir waren ja eh was später, also es fing, glaube ich, schon um 16 Uhr an. Aha. Aber da kam ich ja gerade von der Arbeit und wir mussten ja dann erst noch hinfahren. Also kamen wir so gegen 18 Uhr, da waren die schon die erste Lage Grillfleisch durch. Mhm. Und befeuerten gerade, das war so ein Schwenkgrill, diese Feuerschale mit Kaminholz oder so. Das heißt, Grillen fiel erstmal flach, aber es brannte ja schon runter und es sollte dann nachher so die zweite Lage mit Kohlen kommen und es leerte sich aber auch schon bedenklich, wurde dann auch langsam dunkel und viele waren am Schluss dann gar nicht mehr da. Ja. So, und es wurde dann auch kalt und nachdem ich dann ein paar Stücke gegessen hatte, also so an Fleisch und Salätchen gab es auch, haben sie dann draußen wieder Kaminholz draufgelegt. Da ist auch ein sehr schönes Gebäude dabei, mit innen im offenen Kamin und so Tischen drin und so. Der war zum Glück auch an. Also habe ich mich mit ein paar wenigen Leuten da reingestellt, weil draußen konntest du es eigentlich nicht aushalten. Es war so kalt, dass schon wieder Eis auf den Scheiben vom Auto glitzerte. Und an dem Feuer, um das dann so die Harten saßen, wie soll ich das sagen? Du musst dir vorstellen, das ist eigentlich ein Dach auf ein paar Stelzen, hat in der Mitte noch so ein Loch, das eventueller Rauch abziehen kann, aber das packte der gar nicht. Das quoll überall unter diesem Dach seitlich raus und sich da 5 Minuten reinzustellen, bedeutet, die Klamotten riechen mindestens einen Monat so. Ne? Also, und du atmest ja dieses ganze Zeug weg. Und deswegen bin ich halt in die Hütte rein. Ja, ich weiß, mimimi, aber ich wollte mir diesen Gestank und aber du wärst den ganzen mit dem, Mist nicht mit dem abräuchern, ne? Das hätte vielleicht nochmal 2 Tage Lebenszeit mehr gegeben, weil du dann so gut abgeräuchert bist. Weiß ich nicht. Also ich habe nichts Rauchen aufgehört, um da den ganzen Qualm wegzuatmen. Ne? Also, nee. Das war schon okay. Ja, ist dann auch nicht so lange gelaufen. Ich weiß nicht, ich glaube gegen 10 oder so sind wir dann weg. Ja gut, mit den letzten, ja, aber war schon schick. Ja. So insgesamt. Gut. Ja, das war so meins. Und woanders sind wir auch nicht hingefahren. Das Schöne war bei dem. Und dafür habe ich ein Souvenir gekriegt, ne? Wisst ihr Bescheid? Souvenir, ja, Souvenir. Du hast doch 2 Souvenirs gekriegt. Du hast auch dann auch noch einen Cash gemacht, gib's doch zu. Du hast ja beide gemacht. Den hatte ich ja vorher schon. Achso, okay. Aber du hast beide. Hatte ich an einem anderen. Ja, klar, natürlich habe ich beides. Wie viel brauchst du jetzt noch für die Challenge? Weiß nicht, 2, 3, 4, so in der Kante. Mehr ist mir sinnet nicht. Und dann kann ich endlich mal diese Challenge machen, bevor die archiviert wird oder so. Ja. Aber um auf das Event zurückzukommen, weil es ja so schön sackekalt war, wir hatten das Glück, dass bei uns dann noch Heizpilze. Die Betreiber von dem Restaurant nebenan waren so nett und haben dann für uns die Heizpilze angeschmissen. Und das war da so aushaltbar. Das war Heizpilze? So, ja. Okay. Ja, halt diese mit das der die, Gasflasche. Ja, das sind diese Dinger, wenn du direkt daneben stehst, wirst du gegrillt und wenn du 5 Meter wegstehst, kriegst du nichts mehr mit. Die, genau. Diese Heizpilze. Ja, ja. Deswegen, ja, das wurde auch mal lustig durchgewechselt. Je nachdem, der da ganz außen stand, der rückte dann ganz nach vorne und dann rückte man immer wieder so ein Stück vom Heizpilz ab. Okay. Warum nicht? Ja. Ja. So, was haben wir noch? Ja, das war es eigentlich, ne? So in Sachen Rückschau, denke ich, ne? Zum Herrn Sockenpuppe hat ja keiner was gesagt. Nö. Und zur Guideline. Und Sockenpuppe ist ja eigentlich jetzt so das Stichwort, weil er hat nämlich wieder einen Kommentar abgegeben. Ja, dann. Und den schneiden wir jetzt einfach mal rein. Ungefähr hier. Tag. Mein Name ist Puppe. Sockenpuppe. Willkommen zum Der Sockenpuppes Kommentar. Thema heute: Klettern, aber nur mit Erlaubnis. Wie ihr sicherlich nicht wisst, bin ich begeisterter Kletterer. Egal, wo ein Dösgen klettertechnisch erreichbar herumliegt, klettere ich hin. Ob Freihand, mit Seil, Leiter oder Bandschlingen, vor mir ist nicht sicher. Neulich beschloss ich, meinen Beitrag für die Community zu leisten und ebenfalls einen Klettercache zu legen. Es war ein lustiges Dösgen auf einem Baum, mitten im Wald, in gut 20 Metern Höhe. Der Reviewer fand die Idee grundsätzlich nicht verwerflich, verlangte aber eine Erlaubnis des Baumbesitzers. Ohne diese würde er den Cache nicht freischalten. Und weil ich weder eine besaß, noch Lust hatte, mir eine zu besorgen, verlegte ich die Dose auf einen Baum im Stadtpark, quasi auf öffentliches Eigentum. Der Reviewer fragte daraufhin, ob mir die Baumschutzsatzung geläufig sei und diese das Klettern nicht verböte. Da es für diese Gemeinde jedoch keine gibt, erklärte ich ihm, dass aufgrund dieser Tatsache davon ausgegangen werden könne, dass es nicht verboten sei. Er war hingegen der Ansicht, dass nicht automatisch erlaubt sei, was nicht verboten ist, und verlangte eine Erlaubnis des Grünflächenamtes. Darauf hatte ich auch keine Lust und darum verlegte ich die Dose in einen Schildträger auf dem Autobahnrastplatz. Ihr wisst schon, diese großen Dinger, wo diese riesigen gelben Schilder dran hängen. Da kann man seitlich gut dran hochklettern. Aber auch damit war der Reviewer nicht einverstanden. Er war der Ansicht, dass da nicht einfach jeder hinaufklettern dürfe und ich mir hierzu eine Erlaubnis vom Landesamt Straßen-NRW holen müsse, zumal die Kletterei befremdlich auf Verkehrsteilnehmer wirken könne. Weil sich bislang noch immer kein Elan in Sachen Erlaubnisbeschaffung eingestellt hatte, machte ich stattdessen einen magnetischen Paddling in 4 Metern Höhe an einer Laterne fest. Ihr ahnt es sicherlich schon. Ich sollte eine Erlaubnis des Betreibers beibringen, weil Laternen, wie zum Beispiel auch andere Masten, nicht den Beklettern gewidmet seien und gegebenenfalls auch keine ausreichende Statik hätten. Da habe ich dann meine Dose auf eine Litfaßsäule gelegt und dazu geschrieben, dass man zum Bergen nur eine Leiter verwenden dürfe. Doch obwohl das jeder Plakatekleber genauso macht, war der Reviewer wiederholt nicht einverstanden. Er fragte erneut die Erlaubnis ab, da das Beklettern gegebenenfalls eine Ordnungswidrigkeit darstelle und die Dose zudem bei Sturm herunterfallen und Passanten verletzen könne. Da der Eigentümer hier in der Verkehrssicherungspflicht stünde, müsse er zu der Dose zudem seine Zustimmung geben. Gestern habe ich mir nun letztendlich eine Felswand im Wald ausgesucht. Da liegt die Dose jetzt und man kann sich entweder von oben abseilen oder von unten hochklettern. Kein Schild, kein Verbot, kein NSG, T4 direkt am Weg. Ich warte zwar noch, was der Reviewer dazu sagt, bin aber diesmal zuversichtlich. Damit ihr nun Zeit habt, euch ein oder gegebenenfalls sogar mehrere Male eigene Gedanken dazu zu machen, mache ich für heute Schluss und gucke in die E-Mails. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer Sockenpuppe. So. Also, da meint der Herr Sockenpuppe, er kann sich jetzt an einer offenen Felsformation ein Dösgen legen. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Denn der Herr Eigengott hatte neulich etwas in der Art getwittert. Es gibt oder es kommt demnächst das neue Landesnaturschutzgesetz NRW und das Betretungsrecht bleibt. Leider. Nö, es dürfte ja niemand mehr in den Wald. Aber ist erstmal wurscht. Das schrieb er und das wurde bis jetzt auch von einigen Blogs und Podcasts aufgegriffen. Nur, das ist ja nur quasi die halbe Wahrheit, sage ich einfach mal so. Weil, dass das bleibt, ist ja schick. Aber es gibt halt noch ein paar andere Sachen, die da drin stehen und die jetzt zum momentanen Landschaftsgesetz abweichen. Und ich habe mir einfach mal die Arbeit gemacht und den ganzen Krempel so nebeneinander gesichtet. Okay. Sind ein paar Seiten gewesen und würde jetzt auch den Rahmen sprengen, wenn ich das im Kompletten vorlese. Würden wahrscheinlich die Leute auch ganz furchtbar abschalten. Aber auf ein paar Sachen würde ich gerne mal eingehen. So, wenn... Oder glaubst du das? Das würde unsere Hörerschaft überfordern. Ich meine, Nö. Das sind hier so 370 Seiten. Nee, also... ganz viel Papier. Aber ich denke mal so von wegen, wir sind der Nischen-Podcast in der Nische. Warum sollten wir nicht tun, was wir tun? Ja, da fange ich mal an. Also es gibt da einen Entwurf. Den Entwurf, den ich hier habe, der stammt von vor dem 1.3. oder 3.3. Da gab es dann mittlerweile schon wieder eine Neufassung, nachdem sich da welche drüber unterhalten hatten. Welche Unterschiede es dann von da zu dem jetzigen gibt, weiß ich nicht. Mhm. Also ich bin da eine Fassung zurück von dem Entwurf und kann ja mal gucken. Also ich überfliege es einfach mal und greife mal die Punkte auf, die vielleicht interessant sind. Ne? Also Eingriffe in Natur und Landschaft. Als Eingriffe gelten insbesondere die Zerstörung oder sonstige erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung der nach dem Bundesnaturschutzgesetz oder nach diesem Gesetz oder aufgrund des Bundesnaturschutzgesetzes oder dieses Gesetzes geschützten Flächen und Objekte. Hört sich geil an, ne? Versteht keine Sau. Aber schöner verschachtelter Satz. Haben sie gut hingekriegt, ne? So, und sie gehen auch ein auf in Paragraph 42, wo ich glaube, ich lasse die Paragraphen einfach weg, auf gesetzlich geschützte Biotope. Nämlich, weitere gesetzlich geschützte Biotope im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes sind natürliche Felsbildungen. Unter anderem. So, und jetzt schreiben die, auch natürliche Felsbildungen sollen unter den gesetzlichen Biotopschutz fallen. Zu den Felsbildungen zählen Felswände, Felsköpfe, Felsbänder und Felsspalten aus basenhaltigem oder silikatischem Gestein. Sie weisen in der Regel eine typische Felsvegetation aus Farnen, Moos und Flechten, aber auch aus niederwüchsigen Gräsern und Kräutern auf. Wesentliche Gefährdungsursachen sind Gesteinsabbau und Freizeitaktivitäten, in Klammern Trittschäden. Der Hintergrund ist, im Bundesnaturschutzgesetz sind offene Felsbildungen aufgeführt. Nach der Definition wird das aber den naturnahen alpinen Biotopen zugeordnet und gemäß dieser Zuordnung stehen die offenen Felsbildungen des Mittelgebirges nicht unter dem Biotopschutz. Und das wollen die jetzt ändern. Nämlich, dass der wieder einzuführende Begriff natürliche Felsbildungen Felsbildungen im Wald mit einschließt und grenzt das, also die natürlichen, durch Verwitterungsprozesse entstandenen Felsen gegen wörtlich rezent anthropogen entstandene Felsbildungen in Steinbrüchen ab. Okay, heißt so. Also auf Deutsch von Menschenhand gemachte. Ja. Ne? So. Das bedeutet jetzt wieder, um auf den Herrn Sockenpuppe zurückzukommen, der kriegt wahrscheinlich ein Problem mit seinem ich seil mich ab oder kletter von unten raus an der Felsformation im Wald. Ja, und auch ist ja dann auch schön, gerade hier Bergisches Land, Siebengebirge, da liegen so viele Caches, die dann auch in dem, sie sind noch nicht selber in einer Felswand drin, aber es ist eine Felsformation, wo sie dran liegen. Ja. Das wird dann schon eine interessante Sache. Wo wird die Reise dann dorthin gehen? Ich denke mal, wenn es unten irgendwo am Grund liegt, also am Weg oder dass du auf dem Felsen nicht rumkraxeln musst, dann machst du ja keine Trittschäden, dann ist das ja kein Akku. Nee, aber es ist ja sehr, sehr, also wir waren ja im Siebengebirge schon einiges, wir haben einiges besucht und da war es eigentlich sehr, sehr selten, dass es dann wirklich unten war, sondern eher immer dass du auf einen Stein drauftreten musstest, dann konntest du nach oben drüber greifen und dann hast du die Dosen Hand gehabt. Ja. Das wäre also schon Trittschaden. Ja. Theoretisch. Wenn unten Flechten Moose sind. Ja, oder Mentos-Verpackungen, weil die Leute überall ihr Müll hingeworfen haben. Mhm. Trittschäden auf Tempo-Verpackung. Yay! Cool. Ja. So, und dann schreiben die auch, das ist aber zum Teil jetzt schon so, also dass dieses Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz die gesetzlich geschützten Biotope in einer Biotopkartierung erfasst und in Karten eindeutig abgrenzt. Die Karten werden in digitaler Form für jede Person zur Einsicht bereitgestellt. Zusätzlich werden sie im Internet veröffentlicht. Die Karten sind auch bei der unteren Naturschutzbehörde zur Einsicht jeder Person bereitzuhalten. Was also bedeutet, wenn du irgendwo eine Dose legst, kannst du zur unteren Naturschutzbehörde gehen und spätestens, wenn du auch kein Internet und nichts hast, da in die Karten gucken und kannst dir den letzten offiziellen Stand für Biotope rausgucken und sagen, hey, ich liege drin oder nicht. Richtig. Ja? Also zu sagen, wir kommen da jetzt nicht mehr hin, das ist durch. Richtig. So, und jetzt schreiben die noch, die Karten werden fortlaufend auf der Grundlage der Biotopkartierung aktualisiert. Der gesetzliche Biotopschutz vermittelt einen gesetzesunmittelbaren Schutz, der die Erfassung in der Biotopkartierung nicht voraussetzt. Was also wiederum bedeutet, für die, die es jetzt nicht verstanden haben, sobald die sich überlegt haben, dass irgendwo Biotop ist, ist es Biotop, auch wenn es noch nicht in irgendeiner Karte drin steht. Richtig. Hm? So. Die geschützten Biotope sind nachrichtlich in den Landschaftsplan sowie in die ordnungsbehördliche Verordnung zu übernehmen. Landschaftsplan. Mhm. So. Und dann, noch interessante Sache ist die Baumschutzsatzung. Da steht da drin, die Gemeinden sollen durch Satzung den Schutz des Baumbestandes innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und des Geltungsbereichs der Bebauungspläne regeln. Das ist ja schon mal öfter so gewesen, wenn du einen Kletterbaum hattest, dann fragt ein Reviewer, wenn das so im Ort ist oder im Park, hast du denn die Baumschutzsatzung gelesen und was steht denn da drin? Ja. Und sehr oft, wie jetzt auch beim Herrn Sockenpuppe, sagt dann irgendwann die Gemeinde, nö, haben wir nicht. Ja, ja. Und das haben die jetzt deswegen reingenommen, weil sie wörtlich dazu schreiben, immer mehr Gemeinden schaffen ihre Baumschutzsatzungen ab. In dicht besiedelten Ballungsgebieten, insbesondere in Großstädten, ist es aber regelmäßig erforderlich, im gesamten unbeplanten und beplanten Innenbereich den Baumbestand wegen seiner positiven ökologischen Wirkung zu schützen. Oberverwaltungsgericht Münster, Urteil von Blabla. Mhm. Ja, auch vor dem Hintergrund des Klimawandels ist städtisches Grün in Ballungsräumen von herausragender Bedeutung. Um dieses Ziel zu erreichen, wird eine Sollvorschrift zum Erlass dieser Satzung normiert. Was also bedeutet, wenn das Ding hier durch ist, dann muss jede Stadt und Gemeinde und so eine Baumschutzsatzung haben. Die kommen also nicht mehr wie in der Vergangenheit drumherum, wenn ich es richtig verstehe. An dieser Stelle nochmal gesagt, ich bin ja kein Jurist, ne, das ist ja nur mein Rechtsverständnis, so wie ich das jetzt hier aus dem Text ableite. Ne? Also alles ohne Gewähr. Ja. Ja. Dann gibt es noch Paragraphen Verzeichnisse, Kennzeichen, Bezeichnungen. Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale, geschützte Landschaftsbestandteile und geschützte Biotope sind in Verzeichnisse einzutragen, die bei der unteren Naturschutzbehörde geführt werden. Die Einzelheiten, insbesondere über Art, Umfang und Inhalt der Führung der Verzeichnisse, regelt das für Naturschutz zuständige Ministerium durch Rechtsverordnung. Die Verzeichnisse sind für jede Person zur Einsicht bereitzuhalten und dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz zu dessen Aufgabenerfüllung nach Paragraph so und so zur Verfügung zu stellen. Also auch hier kannst du zur unteren Landschaftsbehörde gehen und sagen, pass auf, ich möchte mal wissen, was ist denn da in dem und dem Bereich und dann müssen die dir das zeigen. Ja. Und ich denke mal, zur Einsicht bereithalten heißt möglicherweise nicht zur Einsicht bereithalten gegen Geld. Nee, ne? Sondern du darfst gucken und das heißt, diese Ausrede, einiger Cashier konnte ich ja nicht wissen, gilt nicht. Nee, definitiv nicht mehr. Ja. Und da, wobei das eigentlich jetzt schon so ist. Also die haben jetzt schon diese Verzeichnisse und du kannst auch jetzt schon hingehen. Ja, vor allen Dingen jetzt ehrlich, wenn die Leute zum Beispiel für Mystery, ja, tagelang Vorbereitungszeit für das Rätsel, ja, die googeln sich dann irgendwelche Sachen zusammen, von wegen, um das Rätsel dann noch knackiger zu machen, dafür ist Zeit. Aber in meinem Internet zu googeln, wo ich eventuell auf Daten vom geodätischen Dienst zugreifen kann, was ist zum Beispiel, wo haben wir denn ein NSG oder ein LSG? Das ist eine Arbeit von 30 Sekunden, dann habe ich eine Internetadresse, ja, ich muss mir noch nicht mal irgendwas installieren. Wie gibt es ja den Umweltserver, da hast du ja alles drauf. Ja. Kannst du direkt online gucken. Und da wird dann immer gesagt, nee, ich weiß nicht, ich wusste das nicht. Ja, weil du hast dich um alles gekümmert, ja, aber um das letzte bisschen, das, wo es eigentlich drauf ankommt, das wurde einfach vernachlässigt. Aber gut. Sicherung europäischer Vogelschutzgebiete. Wollen wir eben gucken. Bla bla bla. Gebietsabgrenzung, Schutzzwecke. Also, die in der Bekanntmachung des europäischen Die in der Bekanntmachung der europäischen Vogelschutzgebiete in Nordrhein-Westfalen vom bla bla gemachten Vogelschutzgebiete sind nach Maßgabe des Absatzes gesetzlich geschützt. Die Bekanntmachung enthält die jeweiligen Gebietsabgrenzungen und Erhaltungsziele mit den gebietsspezifischen Schutzzwecken. Sie sind nachrichtlich in den Landschaftsplan oder wieder in die Verordnung zu übernehmen und die Gebietskarten im Maßstab 1 zu 5000 können bei den unteren Naturschutzbehörden eingesehen werden. Also auch da kriegst du die Sachen wieder serviert. Mhm. Und die schreiben, alle Veränderungen und Störungen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines europäischen Vogelschutzgebiets nach Absatz 1 in den für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen können, sind verboten. Insbesondere ist in den europäischen Vogelschutzgebieten verboten, Achtung, Horst- und Höhlenbäume zu fällen und während der Brutzeit vom 1. März bis 31. Juli Hunde unangeleint zu lassen. Ja, zwei Themen, die nie aufgehen. Nein, aber wenn du Horst- und Höhlenbäume nicht fällen darfst, und Horst- und Höhlenbäume in diesen Naturschutzgebieten drin sind, hast du da auch keine Dose reinzulegen, richtig, weil der Baum gerade hohl ist und du dann da vielleicht reinkrabbeln musst, um in 1,5 Meter Höhe innerhalb des Baumes an einem Haken, der da wahrscheinlich natürlich gewachsen ist, ja, das aufgehängte Döschen zu finden. Ja. Ne? So. Also auch da wird es wahrscheinlich wieder Problemchen geben. Ja, aber die Probleme, Entschuldigung, wenn ich da ganz kurz einhake, mit den Hunden, die Probleme haben wir doch jetzt schon. Bei Rating gibt es einen Wanderparkplatz. Ja. Die Leute stellen ihr Fahrzeug ab, kommen mit ihrem Hund an. Und da, wo noch Verkehr ist, da ist der Hund an alleine. Und dann geht man dort über eine Brücke. Und direkt nach der Brücke, nachdem sie an einem Schild vorbeigegangen sind, und zwar, was in diesem Wald gilt, und da steht ganz ausdrücklich drin, Hunde sind an alleine zu führen, sie sind knapp über der Brücke drüber, wird der Hund losgemacht. Der Hund soll sich ja frei bewegen können, der soll ja spielen können. Und dann, man selber kann da noch nicht mal was gegen machen. Du hast ja keine Weisungsbefugnis. Und wenn du darauf hinweist, von wegen, Entschuldigung, haben Sie das Schild gesehen, wirst du noch blöd angemacht. Was einem dann einfallen würde, das ginge mich ja wohl überhaupt nichts an. Also, von daher, das Thema mit den Hunden, ja, selbst wenn sie jetzt kategorisch sagen, von Zeitraum, also von Datum A bis Datum B, haben alle Hunde angeleint zu werden, das wird sich rein gar nicht ändern. In diesem Vogelschutzgebiet, ne, also im europäischen Vogelschutzgebiet. Generell ist es ja so, in NRW, meines Wissens, dass du im Wald oder Feld deinen Hund ableinen darfst, sofern der Hund so weit im Gehorsam steht, dass du ihn zurückrufen kannst. Also, der Hund darf auf dem Weg unangeleint sein, aber wenn er den Weg verlässt, muss er angeleint sein. Das ist auch wieder dieses, ich sag jetzt mal, Meter. Ne? Meter vom Weg, um da vielleicht noch sein Geschäft zu machen, ist okay, aber der kann nicht einfach in den Wald reinlaufen. Wenn er das tut und du ihn rufst und er kommt nicht, das heißt, er ist quasi nicht an der unsichtbaren Leine, dann darfst du ihn gar nicht ableinen. Das interessiert dir aber alle auch nicht. Ja. So. Aber Thema Hund ist ja sowieso so ein Reizthema, aber ich darf mich ja darüber echauffieren, weil ich habe ja selber einen. Ne? Das ist wie mit dicken Leuten. Wenn du dick bist, darfst du über andere Dicke lästern, weil bist ja selber dick. Oder als Raucher über Raucher schimpfen. Und, ne, aber nicht über andere, weil das, das ist ja dann wieder böse. Darf, wenn ich, wenn ich dann bei jedem Cashgang einen Stepptanz im braunen Glück mache, darf ich mich dann trotzdem darüber echauffieren? Jo. Ja. Aber bitte beim Owner, der die Dose ausgerechnet dahin legt, wo zu erwarten ist, dass du einen Stepptanz im braunen Glück machen musst. Ja. Aber da war der einzige Platz noch. Ja, warum musst du da noch eine Dose hinlegen? Das ist der einzige Stein an diesem Parkplatz. Ja. Da muss man da die Dose drunter schieben. Ne? Autobahnparkplatz, und geh doch mal im Winter cashen, dann weißt du auch, warum er da im Sommer nicht hingehen sollte und schon gar nicht ohne Handschuhe. Alles so schön gelb hier. Ja. Ja, schon Knaller. Ja, und dann kommen die halt zur Erholung und Natur und also in Natur und Landschaft. Und dann kommt die auch vom Herrn Eigengott zitierte oder angemerkte Betretungsbefugnis. Nämlich, in der freien Landschaft ist das Betreten der privaten Wege und Pfade, der Wirtschaftswege sowie der Feldreine, Böschungen, Öd- und Brachflächen und anderer landwirtschaftlich nicht genutzter Flächen zum Zwecke der Erholung auf eigene Gefahr gestattet, soweit sich nicht aus den Bestimmungen dieses Kapitels oder aus anderen Rechtsvorschriften Abweichungen ergeben. Für das Betreten des Waldes gelten die Vorschriften des Forstrechts. Das gilt dann auch sinngemäß fürs Radfahren und das Fahren mit Krankenfahrstühlen in der freien Landschaft. Und das Radfahren ist also jedoch, schreiben Sie, nur auf privaten Straßen und Wegen gestattet. Das bedeutet, mit dem Rad downhill durch die Bäume, nope, nicht mehr. Ja. Und dann gehen die auch irgendwann später auf die Markierung von Wanderwegen ein und sagen, Eigentümer und Nutzungsberechtigte haben die Kennzeichnung von Wanderwegen durch hierzu befugte Organisationen zu dulden. Also nicht durch jeden Honk, der jetzt meint, ich male jetzt mal was Schönes an den Baum, sondern hierzu Befugte. Die Befugnis zur Kennzeichnung von Wanderwegen wird von der höheren Naturschutzbehörde erteilt und die Einzelheiten regelt das für Naturschutz zuständige Ministerium nach Anhörung des zuständigen Ausschusses des Landtages durch Rechtsverordnung. Sie kann hierbei die zu verwendenden Markierungszeichen festlegen. Das heißt, die können sagen, so markiert werden darf nur mit 10 cm schwarzer Fläche und darauf weiß geschrieben A, B, C, D und Richtig. Beispielsweise. So. Ja, so ist das mit Markieren. Also selber Markierungen an Bäume machen, zum Wanderweg auszeichnen und so, nope. Ja, mal eben so. Ist aber auch dann, wenn die loslegen, ich glaube, das war der Rheinsteig, den sie da wieder neu markiert haben. Also das ist auch schon mal, das ist auch mal ein richtiger Stiefel, den du da abreißen musst. Es ist ja nicht nur die Strecke, die du läufst, sondern du musst das ganze Gerümpel mit dabei haben. Und durch die Vorschriften, die haben ja jetzt schon ziemlich harte Vorschriften, das ganze Material mit den Schildchen und so weiter, was sie mitführen müssen, um dann ihre Strecke dann Schildchen? Ja, das ist so ungefähr 10x10. Ich glaube, beim Rheinsteig war es orange, so ein oranges Schild. Also was, die machen da wirklich Schilder dran? Die machen richtig Schilder dran. Die malen nicht auf Bäumen? Nein, gar nicht. Das ist dann auch wirklich, irgendwo haben sie auf WDR mal wieder einen Bericht gebracht, wie lange das gedauert hat, bis sie dort diesen Wanderweg überhaupt genehmigt bekommen haben. Das heißt, sie sind wirklich den ganzen offiziellen Weg gegangen, bis das durch die ganzen Behörden durch war. Und ich glaube, die hatten da irgendwas gesagt mit 5 Jahren, 5 Jahre Vorbereitungszeit, bis dann alle Genehmigungen durch waren. Und dann sind sie losgegangen und haben Segment für Segment haben sie dann den Wanderweg dann aufgebaut. Und was ich eben schon sagte, mit dem ganzen Gerödel, was sie da mitnehmen mussten, also weitaus besser ausgestattet als Geocacher. Also die Geocacher sind ja schon ziemlich bekloppt, was sie alles im Ball schleppen. Aber die mussten dann nochmal richtig viel da mitnehmen. Und richtig fahren kannst du den nicht? Nein, die dürfen, die müssen dann genauso wandern wie alle auch. Wenn dort keine Genehmigung vorliegt, dass dort Fahrzeuge, die dürfen sie, sie sind ja, sie gehören ja nicht zum Forst oder sind ja keine Jäger und dementsprechend dürfen die dann auch nur in den Bereichen, wo keine Autos erlaubt sind, dürfen sie auch nicht mit austeilen. Ja gut, aber sie hätten sich ja möglicherweise eine Sondererlaubnis holen können. Ja, ich glaube, das ist dann der Ehrgeiz bei denen. Ja, gut. Dann haben wenigstens die Auszeichner von Wanderwegen Ehrgeiz, was ja nicht unbedingt jeder Kescher hat. Nee, weiß Gott nicht. Ja, wo du jetzt gerade so schön gesagt hast, Forst, Es gibt ja eine ordnungsgemäße Forstwirtschaft. Paragraph so und so Bundesnaturschutzgesetz beinhaltet als gesetzliche Zielvorstellung den Aufbau naturnaher Wälder. Und jetzt kommt's. Naturnahe Wälder sind insbesondere durch einen ausreichenden Anteil von Alt- und Totholz gekennzeichnet. Zur Konkretisierung der bundesrechtlichen Regelung wird auf Landesebene daher in § 1b Absatz 2 als naturschutzfachlicher Mindeststandard für die forstwirtschaftliche Bewirtschaftung der Erhalt von Totholz aufgenommen. Mhm. Diese Regel beinhaltet eine durchsetzbare gesetzliche Verpflichtung und ist damit spezieller als die in § so und so enthaltenen Kriterien einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft, die letztlich als gesetzliche Zielvorstellung formuliert sind. So, und jetzt gibt es da den Absatz 2. Und darin steht, gerade stehendes Totholz dient der Sicherung der Lebensräume wildlebender Tiere, Pflanzen und sonstiger Organismen. Stehendes Totholz spielt bei der Erhaltung der Artenvielfalt im Wald eine sehr wichtige Rolle, weil tote Bäume und Dürrständer zahlreiche Funktionen als Habitat, Nahrungsquelle, Nistgelegenheit, Rückzugsgebiet, Sitzwarte usw. so aufweisen. Auch verschiedenste Insekten nutzen sie als Lebensraum, darunter viele Trockenheit- und wärmeliebende Arten. Diese benötigen südexponiertes und vorzugsweise gut besonntes Totholz. Das Vorkommen höhlenbrütender Arten ist ebenso vom Stammdurchmesser abhängig. Ein dicker Stamm, ich glaube, jetzt haben wir den Index durch, ein dicker Stamm kann einer größeren Anzahl Arten als Brutort dienen und dies über einen längeren Zeitraum hinweg. Dürrständer sind zudem im wahrsten Sinne des Wortes lebende Vorratskammern für Vögel und Säugetiere, die sich von den zahlreichen im Totholz heranwachsenden Insekten ernähren. Eulen und Greifvögel nutzen das stehende Totholz zudem gerne als Ansitz. Viele der in und an Totholz lebenden Tierarten sind gefährdet. Der Erhalt von Totholz ist daher Teil einer multifunktionalen Forstwirtschaft. Besonders geeignet sind über 50 cm BHD. Sagt mir jetzt nichts. Starke Laubholzbäume heimischer Arten, da diese die natürlichen Hauptbaumarten repräsentieren und von toten Laubholzbäumen in der Regel keine Forstschutzgefahren ausgehen. Und da ist es nämlich genau, jetzt bring den Satz zu Ende. Abgestorbene Bäume sind für eine hochwertige stoffliche Verwertung häufig nicht mehr geeignet. Der Verzicht auf eine wirtschaftliche Verwertung des Holzes ist daher im Rahmen der Sozialpflichtigkeit des Eigentums zumutbar. Sollte im Ausnahmefall von toten Laubholzbäumen eine Gefahr für benachbarte Waldbestände ausgehen und ein Entfernen des Totholzes aus Gründen des Waldschutzes erforderlich sein, kann die Forstbehörde im Einzelfall auf Antrag des Waldbesitzers hin das Entfernen zulassen. Gründe des Waldschutzes sind insbesondere gegeben, wenn sich schädliche Pilze oder Insekten vom Totholz aus auf benachbarte Waldbestände auszubreiten drohen. Und das ist der Punkt, wo man ja immer schon gesagt hatte, leg deinen Kasch nicht in abgestorbenen Baum oder Schrauben am abgestorbenen Baum, der ist ja tot, interessiert ja nicht, oder krabbel mal in die Höhle rein. Nein, die werden jetzt hier so gesehen besonders unter Schutz gestellt, was wiederum bedeutet, Kasch an Totholz, stehendes Totholz oder am Dürrständer ist dann nicht mehr. So, zack. Nee. Und dann spielen wir jetzt hier wie beim Skat. Du spielst dann der Erhalt des Totholzes aus, die Karte. Und ich steche die ganz einfach dann mit Sicherheit im Wald, weil das Waldbetretungsrecht besteht ja noch. Und sollte einer von den Dürrständern... Wieso Sicherheit im Wald? Ja, ganz einfach. Wenn dort offensichtlich ein Hänger ist, wenn die Gefahr besteht, dass ein Baum umstürzt, dann ist man dazu verpflichtet, das zu entfernen. Nope. Nicht mehr. Seit wann? Erstmal musst du, wenn du das Ding hier hast, hast du ja eben gehört, zu deiner Behörde gehen und sagen, pass auf, aus Gründen der Sicherheit möchte das Ding weghaben. Dann sagen die, darfst du. Aber, jetzt kommt es, wenn dieser Hänger in der Nähe eines offiziellen Waldweges ist, wo sich Leute aufzuhalten haben, ist das so und da hast du Verkehrssicherungspflicht. Richtig. Aber da, wo allgemeines Betreten ist, steht ja im Landesforstgesetz drin, das Betreten des Waldes ist auf eigene Gefahr, ne, gestattet zur Erholung. Gefahren können von Totholz, Schnickschnack, runterfallenden Ästen und, naturgemäß und auch von Tieren ausgehen. Das bedeutet, du bist als Waldbesitzer nicht in einer Verkehrssicherungspflicht. Weil sonst müsstest du nämlich hingehen rechtlich und dein Waldstück einzäunen und sagen, pass auf, in mein Waldstück darf keiner rein, kann auch keinem was passieren. Das darfst du aber wiederum wegen der Freizügigkeit des Wildes, nenne ich es einfach mal, nicht, weil das Wild soll ja ziehen können und sich die Ecke aussuchen. Und darum hat man quasi im freien Wald, also im Wald selber, da wo jetzt kein Weg ist, den Waldbesitzer aus der Verkehrssicherungspflicht rausgenommen. Und das ist auch der Punkt, denke ich, wo viele Leute noch dieses Fehldenken haben, wenn jetzt ein Kescher fragt, kann ich meinen Kasch auf deinen Baum legen? Dann sagen die vielfach, nee, weil wenn da einer runterfällt, dann bin ich ja vielleicht dafür verantwortlich und bin schadensersatzpflichtig oder, nee. Der soll dem nur sagen, pass auf, darfst du auf meinen Baum legen, weil wenn du meinen Baum kaputt machst, will ich keinen Schadensersatz für den Baum haben, aber wenn du runterfällst, ist das dein Problem. Ne? Weil wenn du meinst, im Rahmen der Erholung auf meinen Baum zu klettern, mir egal. Dass der Baum kaputt geht, nehme ich in Kauf. Aber eine Verkehrssicherungspflicht besteht eigentlich nicht. Es sei denn, ich weise diesen Baum wiederum explizit als Kletterbau aus, weil wenn ich ja wieder sowas mache, dann muss ich ja. Richtig. Ja? Aber die Duldung von Beschädigungen an einem Baum, daraus ergeht sich keine Sicherungspflicht. So sehe ich das. Ja gut. Bei den vielen zahlreichen Wanderwegen im Siebengebirge und bei der Größe der Bäume ist es dann wirklich so, dass der Platz für diese dürren Ständer dann sehr, sehr klein ausfallen würde. Weil wenn du dir überlegst, dass eine Parzelle teilweise nur 10 Meter breit ist und ein Baum, der draufsteht, ist dann 30 Meter hoch, ja, da kommst du immer sehr schnell an einen Wanderweg. Ja, und das war das halt, wo es dann halt darum geht, mit der Verkehrssicherungspflicht, wenn das Ding McKenken macht, dass es dann eventuell umfallen könnte. Und bei den Stürmen, die wir die letzten Jahre erlebt haben, haben wir im Wald schon vor einigen umgekippten Bäumen gestanden, wo wir gesagt haben, das Ding hätte niemals umkippen können. Und wir wurden eines Besseren belehrt. Ja. Aber wie gesagt, das ist, ich kenne mich im Siebengebirge nicht so aus und es kann natürlich sein, dass da jetzt sehr viele Wege sind und auch in sehr geringem Abstand. Das haben wir hier in dieser Form so nicht. Ne? Das heißt also, hier gibt es schon Parzellen, da stehen seit Jahren Bäume schief und hängen in anderen Bäumen drin, aber eigentlich ohne das Risiko, dass es auf einen offiziellen Weg knallt. Mhm. So, und Pfade sind ja, sofern sie nicht gekennzeichnet sind, keine offiziellen Wege. Offizielle Wege sind Wege, die entweder befestigt sind und oder mit Wegkennzeichnung versehen sind. Also ein Holzrückepfad, ein ehemaliger, ist im Sinne des Gesetzes kein offizieller Weg. Dann sollte man mal OSM Bescheid sagen, dass sie mal so ungefähr 80% ihrer Wege, die sie in ihren Karten drin haben, mal rausschmeißen, weil viele sich ja auch darauf berufen. Was? Auf OSM kannst du dich nicht berufen. Berufen kannst du dich auf die deutsche Grundkarte und die kannst du wiederum im Rahmen auch der Naturschutzsachen im Umweltserver NRW offiziell einsehen. Und wenn in der Grundkarte ein Weg nicht verzeichnet ist, dann ist er schon mal erstmal nicht offiziell. Mhm. Wenn er dann befestigt ist, ist er offiziell, auch wenn er in der Grundkarte noch nicht drin ist. Kartenwerk veraltet möglicherweise. Ja. Wenn er markiert ist, ist er auch offiziell. Aber wenn diese drei Sachen nicht da sind, ja, sorry, dann kann ich nicht als offiziell ansehen. Sonst ist nämlich hier irgendwann jeder Trampelpfad offiziell. Mhm. Aber interessanterweise, in dem Zusammenhang, habe ich jetzt gehört, hat ein Kescher die Behörde gefragt, wegen einer Kescherlaubnis in einem Naturschutzgebiet. Und da hat die Behörde tatsächlich gesagt, also am Weg, ja, ne, unmittelbar am Weg, ja, wäre in Ordnung, wäre auch erlaubt, alles schick. Wenn du vom Weg weggehst, das heißt weit, also vom Wegkörper dich entfernst, so mehr als einen Meter in dem Fall, brauchst du eine Sondererlaubnis. Ja. Die musst du beantragen. Okay. Aber generell keine Caches in Baum- oder Asthöhlen oder im Totholz. Das heißt, die sind jetzt schon in die Richtung sensibilisiert und sprechen jetzt auch schon drauf an. Gut, das ist jetzt in diesem einen Fall gewesen, von dem ich es weiß. Aber ich denke mal, da werden auch andere nachziehen. Darum sollte man sich das vielleicht jetzt schon als, ja, als Eigenmaßstab geben und sagen, okay, ich bleibe jetzt vom Totholz und von hohlen Bäumen und diesem Ganzen, wo man doch immer wieder gerne dran geht, weg. Weil auch mir ist es halt schon passiert, ich habe einen Cache gesucht. Der war, das ist jetzt Jahre her, der war in einem hohlen Baum. Ging so eine Strippe rein und ich ziehe an der Strippe und höre einen Riesen und plötzlich kommt eine Eule raus. Schön. Ja, und das war im März und da fangen die ersten Eulen also auch schon an mit Brüten. Ich habe dann dem Owner gesagt, pass auf, in deinem Feinelbaum, da brütet eine Eule oder hält sich zumindest drauf drin auf. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob der jetzt wirklich brütet. Ne? Und der war auch so vernünftig und hat das Ding dann damals sofort erstmal deaktiviert bis im Sommer rein. Und ja. Ja, aber das ist doch schön. Also es ist nicht nur so, dass Ignoranz ist, sondern dass es auch wirklich Leute gibt, die sagen, danke für den Tipp. Ja. Und dann auch dementsprechend auch handeln. Aber Früher ist doch ein schönes Thema. Mhm. Ja. Früher war alles besser. Nein, früher war nicht alles besser. Früher war alles anders, aber nicht unbedingt besser. Das werden jetzt hier 3 von den 4 unserer Hörer sagen. Ja, weil du bist ja eigentlich schon seit Urzeiten dabei. Nee. Naja, aber... Urzeiten, 2005. Ja, siehst du. Und wir haben 2011 angefangen, also eigentlich noch Frischlinge im Gegensatz dazu. Bei uns war es ja schon so, dass wir mit Caches, also was die Anzahl der Caches angeht, ja verdammt gut ausgestattet waren. Also das, wie es früher einmal war, dass man richtig weit fahren musste, das gab es ja wohl schon nicht mehr. Und ich weiß nicht, wie viele von den Altcachern hier zuhören. Für die wird es dann so ein bisschen vielleicht hach sein. Aber für die Neucacher, die sie vielleicht noch nicht die Informationen haben oder nie was davon gehört haben, wie unser Hobby mal angefangen hat, wie war das denn so damals? Also es war schon schick. Irgendwo ist es schade, dass ich nicht direkt von Anfang an dabei war. Ich habe das einfach auch nur durch Zufall halt irgendwann mitbekommen. Aber es war schon so, dass diese, ja, ich nenne es einfach mal Leitplanken-Tradis oder diese Hauptsache irgendwo eine Dose hingeschmissen, damit da mal eine liegt und man selber auch mal eine gelegt hat. Das war dann nicht der Vordergrund. Und ich habe auch das Glück gehabt, dass gerade hier, wo ich wohne, ein Team zugange war, die selber auch Hunde hatten und darum längere Caches, also so im Bereich 5 Kilometer, und handwerklich sehr mit sehr viel Liebe ausgestattet gelegt haben. Wobei man jetzt auch sagen muss, nach der heutigen Guideline, und die ist nun mal 5-mal so lang wie die Guideline zu der Zeit, als ich angefangen habe, macht man sich viel mehr Gedanken um die Sachen und wären viele Sachen auch eigentlich nicht mehr erlaubt, so wie die es gemacht haben. Nur hat das damals keinen interessiert. Ja, da hat auch noch ein Cache, wenn ein Cache im Monat 5 Besucher hatte, dann war das ja schon ein sehr stark frequentierter Cache. Wenn er die hatte. Ja. Also du musst überlegen, ich habe da Caches gesucht, die lagen seit 2 Jahren und da gab es keinen Trampelpfad hin. Du musstest wirklich den Cache noch so suchen, als wäre der gerade frisch gelegt. Und die waren auch so, die haben schon mal einen Cache dann irgendwo in den Wald gelegt und ja, haben dann mal liegen lassen, ne? So 3 Monate, 4 Monate, 5 Monate und dann haben sie irgendwann ein Listing eingereicht. Ja. Das war ja auch kein Problem. Wer hätte denn da in die Quere kommen sollen? Ja. Es gab ja nur wenige Cacher. Und ja, da fuhr man oder man nahm auch eine lange Anfahrt in Kauf, um Cash zu machen, all die, weil man sich denken konnte, okay, wenn irgendwo ein Multi liegt, da leistet sich keiner irgendwie so diese Schmach, irgendwo so ein 2-Stationen-Multi dahin zu rotzen, weißt du, so, ich glaube, Pettlinge gab es auch noch nicht mal. Da gab es diese Filmdosen, sind noch nicht wasserdicht, ne? Die Dinger gab es. Ja. Also das hätte keiner gemacht. Da war also immer schon was mehr, weil man ja wusste, wenn die Leute 2 Stunden Anfahrt haben, dann wollen die nicht nach 10 Minuten fertig sein. Und das wäre auch in der Community ziemlich zerrissen worden, unter den wenigen, die es da gab. Ja. Ne? Also man hat da schon schöne Sachen gemacht. Aber das Geilste, was es damals gab, waren Tütencaches. Nee. Kennst du Tütencaches? Ja, leider. Wie ja, leider? Das Highlight, also den tütigsten Tütencache, den ich je gehabt habe, war Logbuch in einer Tüte. Diese Tüte in einer Tüte, diese Tüten in einem Glas, um das Glas herum nochmal eine Tüte. Ach so, das geht ja noch. Oh, geht's noch besser? Ja, weil da hast du ja nicht viel. Also eigentlich in die Tüten, die werden ja nicht groß feucht und dreckig. Und nein, das, also es war ja so. Damals gab es ja diese neumodischen Gefrierdosen, wie es sie jetzt gibt, mit Dichtung drin. Ich sage jetzt einfach keinen Markennamen. Die gab es nicht. Mhm. Es gab also, ja, den kann man eigentlich mal sagen, Tupperware im Wald. Ne? Also die typische Tupperware, aber die war ja nicht wasserdicht. Nein. So. Und also hatte man entweder so eine Dose oder eine adäquate andere, Curver, weiß der Geier, die ja auch nicht wasserdicht war, oder weiß ich nicht, von irgendeiner Familienpackung Eis, diese Dose. Oh ja. Aber weil sie halt alle nicht wasserdicht waren, hat man diese Dose in eine Tüte getan, schön drum gewickelt, so ein Weggummiring drum. Ah. Und das Ganze dann nochmal in so einen Sack, in so einen Plastiksack, so, oder eine größere Tüte, auch nochmal drum gewickelt. So, und wenn das Ganze jetzt so ein halbes bis ein Jahr im Boden lag, bildete sich darin ein Kleinbiotop. Ein Kleinbiotop mit Feuchtigkeit und Biofilm. Und wenn du dann unbedarft, so als Anfänger, so einen Cache hattest, der jetzt, sagen wir mal, 2, 3 Jahre im Wald liegt, und du machst so den ersten Gummiring ab und rollst das aus und greifst rein, um dieses andere Ding rauszuholen, warst du bis zur Schulter so grünlich-braun feucht. Ja. Weil du den halben Biofilm abgeschabt hast. Also irgendwann ging man dann hin und schüttelte die einfach nur mal so aus und die andere Tüte schüttelte man auch so aus. Dann nahm man dann die Dose, die da raus ist und irgendwie, ja. Ja, Tütencaches. Gibt es immer noch ein paar richtig alte, geile, tolle Caches, Tütencaches. Historical Mining ist so einer. Und ich bin auch am Überlegen, ob ich nochmal einen lege. Einfach so aus, das hatte ich ja damals in meinem Blog schon als, ja, einfach mal so als Idee angemerkt, könnte man mal wieder machen, auch aus Sentimentalität. Und möglicherweise gehen die Leute ja dann auch nicht mehr so oft dahin. Weil ist ja so ein ekliger Tütencache. Und ich bin auch auf die Logs gespannt, wenn sie sich dann so echauffieren. Und hinzuzusagen ist ja auch hier im Oberbergischen waren schätzungsweise 80% aller Dosen unter Erdgleiche. Ne? Also früher wurden die ja vergraben. So in der Form, dass man einen Holzrahmen machte. Den ließ man dann in ein Loch im Boden ein. Dann kam die Dose rein in diesen Holzrahmen. Dann konnten ja die Seitenwände quasi nicht mehr einbrechen. Ja. Dann kam eine Siebdruckplatte oder aus anderem Holz halt irgendein Deckel drauf und den konnte man auch super tarnen. Und selbst wenn diese Tarnung, Ästchen oder Blätter oder irgendwas weg war, durch diesen, ja, diese typische dunkle Form und Farbe, sahst du das nicht. Du konntest also 2 Meter neben dem Ding stehen und es fiel dir überhaupt nicht auf. Und das war, ja, Usus eigentlich, und eine Dose nur hinter den Baum stellen konntest du ja nicht, weil das wäre sofort irgendeinem aufgefallen, hätte sie weggenommen. Ja. So, klar. Ich denke auch, es hat eigentlich nie jemanden groß gestört. Es fiel auch damals nicht wirklich auf. Wie du ja schon gesagt hast, wenn da so wenige Leute hingegangen sind, wenn ein Cash dann im Monat, wenn er dann, naja, wie du ja schon gesagt hast, von wegen die Dosen lagen ja schon teilweise eine gewisse Zeit im Wald, Listing, irgendwann, wenn wir Zeit haben. Und ja, da ist ja niemand hingelaufen. Und heute, durch die Masse, ist es ja wirklich so, das, was damals ein Cash in einem halben Jahr an Findern, wenn er hochfrequentiert war, das hat er am ersten Abend. Ja. Und natürlich fällt das dann natürlich viel, viel mehr auf. Also es ist heutzutage im Gegensatz zu früher halt oft so, wenn ich mit meiner Holden und Hund durch den Wald gehe und wir suchen eine Dose und ich gucke auf mein Navi und überlege mir gerade, wo es vielleicht am sinnvollsten ist, vom Weg abzuweichen, um zur Dose zu gehen, sagt meine Frau dann schon, hey, hier. Ja. Und dann gucke ich mal von dem Navi weg an den Seiten ran und stelle fest, oh ja, klar, Kascha-Autobahn, super, passt. Ja. Ja? Ist so. Das gab es früher nicht. Du konntest auch früher in Steinbruch gehen, wo jetzt seit 30 Jahren keiner war und irgendwo in diesem Steinbruch war eine Dose. Aber es sah immer noch so aus, als wäre seit 30 Jahren keiner da gewesen. Ja. Obwohl die Dose seit 2 Jahren da liegt. Heute ist es eher so, du kommst in diesen Steinbruch, siehst ganz genau, alle Hänge abgegrabbelt, ne? Also als hätten die so letzte Woche aufgehört, da irgendwas zu machen. Und irgendwo in diesem Steinbruch gibt es eine Stelle, die sieht aus, als hätte sie keiner angefasst. Und wenn du dann da gucken gehst, ja, das ist die getarnte Stelle, wo dann die Dose ist. Ja. Ne? Auch wahrscheinlich also liebevoll außenrum dann mit dem Kescher abfällen und Müll dann wahrscheinlich auch dekoriert. Nee, gar nicht. Ne? Nee, gar nicht. Also ich stand, ja, war es 2 Jahre her oder so, stand echt in so einem Steinbruch und habe mir gedacht, meine Fresse, wie sieht's hier aus? Mhm. Und das halt mit der Kenntnis, dass es vor ein paar Jahren da noch ganz anders aussah, weil ich da aus anderen Gründen schon mal war, also ohne Keschen und das war einfach. Ja, also die ganzen Hänge voller Moos und durch die Baumkronen, je nachdem, wie dann die Sonne reinstrahlt, ne, siehst du dann so ein paar Mücken tanzen und das ist also wirklich wie aus so einem anderen Film. Mhm. Ne? Ja, und jetzt kommst du dann dahin und wirklich die ganzen Hänge braun, da war kein Moos mehr, da waren kaum noch Blätter, du siehst, überall haben sie versucht, so bis auf halbe Höhe hoch zu kraxeln über diese runtergebrochene Erde und allem, was da halt schon war. Und da war nichts mehr von dieser Idylle, die halt früher da war. Ja, und dann denkst du, mein Gott, wo ist denn das Ding? Und die Koordinaten springen und irgendwann sagt meine Holde, hey, guck mal hier, hab die Dose. Und ich sage, wir sind jetzt darauf gekommen, weil die einzige Stelle, die getarnt war, ja, hätte ich auch drauf kommen können. Ne? Ja. Also man ist da schon ein bisschen betriebsblind, aber okay. Ja, so war das früher. Und ich muss ehrlich sagen, ich empfand es schon als, ja, besser. Auch wenn du irgendwo in den Wald gingst, so, du hast zwar ab und zu mal einen Kescher getroffen, aber eben ab und zu. Heute ist das ja so, wenn irgendwo ein besser frequentierter Multi liegt oder eben so ein Kraftpfad, da rennst du dir über die Füße. Die da kommen dir ja nur solche entgegen. Und das ist ja auch bei den großen Multis ist ja so, warum muss ein Kalender davor geschaltet werden? Einfach um das zu entzerren, dass die Leute sich da nicht gegenseitig in den Haken stehen. Also muss nirgendwo ein Kalender vorgeschaltet werden. Ja. Und es gibt auch keinen Zwang, sich an so einen Kalender zu halten. Nur mal so am Rande. Ja? Ja, aber wenn du da gerade dabei bist und dann wirklich einen schön gemachten Multi dann genießen möchtest und du hast 50 Leute um dich rumspringen, übertrieben gesagt, dann nimmt das schon viel Spaß an dem Multi selber. Das ja. Auf jeden Fall. Das ist genauso wie mit Nachtcachen. Ne? Also ich mache sehr gern Nachtcaches. Mhm. Und wenn du den jetzt mit ein paar Freunden machst, die du schon lange kennst, oder eben mit Frau, wo du ja eigentlich gar nicht so viel zu erzählen hast. Ne? Wenn du also nachts 2 Stunden durch den Wald latschen kannst, ohne groß zu reden, Und diese Atmosphäre zu genießen und einfach mal die ganzen Tierchen am Rande zu hören, das ist ein ganz anderes Erlebnis, als wenn du da mit so einer 8-Mann-Gruppe durch den Wald taperst, so vorne gehen die 4 Jungs, und dahinter gehen dann die 4 Mädels, und du hörst keinen Wild, da kann irgendwann der Jäger vor dir stehen und sagen, Tach, den kriegst du nicht mal mit, weil, ne? Alle ja die ganze Zeit, bah, bah, bah. Und dann hier Flakscheinwerfer und Riesenwelle und das ist so, nee. Und das macht keinen Spaß. Dann lieber alleine so zu zweit, zu dritt, maximal zu viert und dann ganz entspannt die Nacht genießen und das ist es. Und das war eben früher auch so. Ne? Wenn du heutzutage irgendwo in Nachtkaschneu rauskommst, dann weißt du ja, was passiert. Dann wartest du am besten, bis die ersten 10 durch sind. In der Hoffnung, dass er noch nicht 10 Favoritenpunkte hat, weil dann brauchst du auch danach nicht mehr gehen. Ja. Ja. Nee, aber ich denke mal, wir machen hier an dieser Stelle, unterbrechen wir früher mal, weil das Thema früher, da gibt es ja noch so ein paar Storys, die du wahrscheinlich noch mal so rausholen könntest. Vielleicht. Ja. Lass uns doch mal weiter hier. Du hast doch einen Zettel. Da stehen auch so ein paar Sachen drauf. Ja. Was wäre denn jetzt so das Nächste? Froschkultur. Oh. Ich hatte doch jetzt diesen Zwischenbeitrag aufs Blog getan wegen den Fröschen. Ja. Und diese Frösche sind ja von den einen belächelt oder gehasst und von den anderen ja das absolute Equipment, was man eben haben muss. Du hast den Beitrag ja gelesen und mit Widerwillen freigeschaltet und auf deinem Blog geduldet, ich weiß. Aber naja, ich war jetzt, also es hat dazu auch nicht große Kommentare gegeben, ich war jetzt auf dem Helfer-Info-Event zu diesem Glück auf Giga. In Essen. Ja, wobei das Helfer-Event war ja in Bottrop. Ah. Habe ich mir eigentlich was mehr drunter vorgestellt. Und ich war auch in erster Linie da, weil meine Holde sich da als Helfer zur Verfügung stellt. Okay. Und habe dann gedacht, okay, mal ein paar neue oder interessante Informationen zu bekommen, ist mit Sicherheit schick. Ja, und dann kamen wir da hin. Und der Saal war voll und vorne war ein Podium aufgebaut. Ja, und ein Großteil der Leute schien da überhaupt nicht, schien einfach nur da zu sein, weil es da ein Event gab. Aber wahrscheinlich gar nicht mit dieser Intention, da Helfer sein zu wollen. So vielleicht das Eventlisting nicht durchgelesen, oh, Event gehe ich hin. Ja, dann stellte sich irgendwann einer der Organisatoren halt ans Rednerpult und stellte dann erstmal den dahinterstehenden Verein vor. Dann ging man auf das Helfen ein, aber Helfen in der Form konnte man eigentlich noch gar nichts zu sagen. Also die Leute, die können sich zwar anmelden, aber welches Jobs es da geben wird und wann, das wird dann irgendwie alles im Mai entschieden, wenn man dann mal alles so zusammen hat. Also, das fand ich dann schon ein wenig, ja, interessant. Dann zu dem Event selber gab es in erster Linie Informationen, die es auch auf der Homepage gab. Da habe ich mir gedacht, so 1,5 Stunden Anfahrt ist schon spannend, wenn du danach sowas bekommst. Ja, und im Endeffekt konnte man dann dort nochmal Helferkarten ausfüllen. Also so Kärtchen, wo man dann sagt, okay, ich bin der und der und E-Mail so und so und ich möchte dann, an die Kasse oder man konnte so seine Vorlieben reinschreiben und auch die Zeiten, in denen man Zeit hätte, weil man vielleicht irgendwelche Führungen gebucht hatte oder so. Und ganz wichtig, das Einzige, was man möglicherweise nicht hätte anders machen können, man konnte, oder da lagen verschiedene Helfer-T-Shirts aus, man konnte die für sich gültige Größe durch Anhalten ermitteln. Wobei, wenn ich jetzt überlege, du hast ja hier nette Sachen mit diesem roten, weißen Logo, ohne einen Namen zu sagen, mit dem Vogel drauf. Wenn du bei dem auf den Katalog gehst und du guckst dann da in die Größentabelle, also jeder mit dem Maßband, der kriegt das da auf die Latte, sich passende Klamotten zu kaufen, hätte man also auch auf die Homepage machen können. Also im Grunde genommen hätte man dieses Event in der Form so nicht gebraucht. So. Also ich bin da quasi hingefahren mit meiner Holden. Dann sind wir da, ja, hatten wir dieses Event. Es gab auch Buffet. Okay. Wobei ich das auch vom Preis her eher überzogen empfand. Hm. Im Verhältnis zur Qualität. Aber das lasse ich jetzt dahingestellt. Bewirtung war sehr, sehr schnell. Kann man nicht meckern. Die waren auch sehr nett. Und du musst vorstellen, dass es das ist halt so wie ein Auditorium aufgebaut gewesen. Also du hast quasi die Tische so in Reihen, alle gucken nach vorne auf dieses Podium, ne? Mhm. Wo dann halt die Leute redeten. Ja, gut, da waren dann auch Reviewer da und Nur interessanterweise, nach diesem Vortrag waren die meisten ja dann schon weg. Grab, klapp, also es leerte sich da schlagartig. Man konnte sich dann auch mit ein paar Leuten unterhalten. Da ich einige Leute oben aus der Ecke auch kenne, war das halt schön. Dann hat man die halt mal wieder gesehen, konnte mit denen dann im Nachhinein noch reden, nach dem Essen. Aber auch nicht sehr lang, weil alle hatten dann irgendwie noch, wir haben uns hier getroffen für Nachtcash und wir hier noch da und wollen da noch cashen. Gut, dann habe ich gesagt, Frau eingepackt, haben wir noch ein paar Döschen mitgenommen, haben wir die dann auch. Sprich, Souvenir, yeah. Ja. Und das war's dann. Aber dafür aber das ist. Ja, ich habe es nicht verstanden. Also, ich habe mir da was ganz anderes runter vorgestellt. Wenn man jetzt natürlich die Logs liest, alle total begeistert, bis auf wenige, die vielleicht eher eine kritische Stimme haben. Ja, und das war's. Also, für dieses Event hat es sich in meinen Augen nicht gelohnt. Aber da stehe ich wohl relativ alleine damit, meiner Ansicht. Wie so oft. Ja, gut, da gewöhnen wir uns langsam dran. Ja. Ja, aber worauf ich jetzt hinaus will, um jetzt diesen Bogen zu spannen, wir haben ja angefangen mit Fröschen und ja, man sagte uns, einer der Punkte auf dem Giga wird sein grüne Frösche. In Anlehnung auch an Xanten und auch eine der Organisatoren, die maßgeblich mit Fröschen zu tun hatte, aus Xanten, war da. Ja, also es wird wieder diesen Frosch-Hype geben, auch da. Und inwiefern es da jetzt vielleicht wieder ein Hort gibt oder andere Sachen, um da mit Fröschen aufzulaufen, keine Ahnung. Aber es wird berücksichtigt werden. Das Berücksichtigen finde ich gut. Sage ich ganz klar. Von wegen Leute, die Spaß an den Fröschen haben. Ja, das heißt, was früher die Omas gemacht haben, mit für die Puppe von der Enkelin, dass da Kleidchen sowas. Jetzt haben andere Leute dann dieses Hobby für sich entdeckt, dass sie ihren Fröschen lustige Kostüme machen und das Ganze so ein bisschen, ja, ausleben. Ist vielleicht das falsche Wort, aber ist vollkommen für mich in Ordnung. Ja? Das einzige Problem, was ich an der ganzen Thematik habe, ist, dass es sozusagen jetzt der Masse übergestülpt wird. Das hat mich in Xanten wirklich sehr gestört. Weil, wie gesagt, die können, der Hort und so weiter, das ist, was sie da drum veranstalten und so weiter, das finde ich, ja, warum nicht? Wenn es denen Freude macht, um Himmels Willen. Das zeichnet ja unser Hobby aus, dass es so facettenreich ist. Der eine mag dies mehr, der andere mag das mehr und jeder darf, wie er will. Was mich in Xanten persönlich gestört hat, war ganz einfach dieses Überstülpen. Dass diese Prämierung dann auf einmal dann in diesem Amphitheater dann stattgefunden hat. Dass dann auf einmal das dann so in den Mittelpunkt gestellt wurde, obwohl es diese Gruppe der Froschliebhaber, die ist ja nun nicht, sind nicht alle. Und dass das dann sozusagen übergestülpt wird. Mhm. Und meine Sorge ist jetzt halt auch für Essen. Wenn die dort ein Signal-Hort haben, wenn sie dort ihre Prämierung machen, das heißt also von wegen, dass sie wirklich auch ein Forum bekommen, wo die Frösche präsentiert werden können, bin ich sofort dafür, ja? dass es einen Bereich gibt, Frosch City, wie auch immer, wie man es dann nennen mag, können sie gerne alles machen, aber warum muss das jetzt auch dort, es bahnt sich ja so langsam an, ja? Warum muss das dann allen übergestülpt werden? Ich komme da nicht ganz hinterher. Und das, wenn Leute dann mit verstellter Stimme für einen Frosch sprechen, ja mei. Wenn sie es untereinander machen, ist doch alles in Ordnung. Es ist ja auch nicht so von wegen, dass Coins ist ja in unserem Hobby auch eine sehr große Masse anspricht. Aber da ist es doch auch nicht so, dass dann irgendeiner sich dann vorne aufs Podium hinstellt und dann erstmal der für die Allgemeinheit einen Vortrag über Coins über eine halbe Stunde dann hält. Und dann vielleicht auch noch die bestdesignteste Coin des letzten Jahres prämiert? Ja, sowas. Okay. Wird ja auch nicht gemacht. So, und die haben es ja sogar so weit verstanden von wegen, es gibt Geocoin-Feste. Das heißt also, die für die Coiner... Also bist du der Meinung, es sollte jetzt im nächsten Froschfest geben? Warum denn nicht? Das wäre mal eine Idee. Ja, dann richtest du eins aus? Nein, nicht wirklich. Also ich gehöre leider zu der Fraktion, die diesem, ich, ja, unser Hobby, das Maskottchen unseres Hobbys ist ein Frosch mit einem komischen Teil auf dem Kopf. Ja. Ja, das ist auch vollkommen in Ordnung. Alles muss ein Maskottchen haben. Und die haben halt für sich halt herausgefunden, von wegen, dass sie schön finden, da mit diesen Fröschen so zu interagieren, nennen wir es mal so. Mhm. Und warum soll es dann nicht auch mal für die ein Fest geben, wo dann einfach schon außen drauf steht? Das ist jetzt das Froschfest. Oder Frosch in Reinkultur. Oder wie auch immer die das Kind dann nennen möchten. Aber dann außen drauf steht, was es ist. Und jeder, der dorthin geht, braucht dann nicht zu sagen, von wegen, was machen die denn jetzt alle hier mit den Fröschen? Nein, es ist offiziell klar, von wegen, das ist jetzt speziell ein Event für die Frösche. Aber du weißt jetzt, wie dieser Frosch heißt. Ja, Signal. Du weißt auch, dass nicht oder dass nirgendwo mehr gelogen wird als in seinem Namen. Das ärgert mich jedes Mal. Du stehst an der Straßenkreuzung, drückst auf diesen gelben Nückel und dann steht da in Rot, Signal kommt. Der kommt nicht. Ja, ich weiß. Nirgendwo kommt der. Egal in welcher Stadt. Nirgendwo ist Signal. Nein, der ist in irgendeiner Arena oder auf irgendeinem Mega oder Giga, aber nur da. Ja. Bei Mega bist immer nur du. Signal. Aber überall, wo steht, dass er kommt, ist er nicht. So. Und das ärgert mich. Und in Xanten, in Kolosseen, ne? Und so. Früher waren mehr Löwen. Und da sind wir wieder. Früher war es besser. Ja. Weil da habe ich mir an manchen Stellen auch Löwen gewünscht. Gut. Löwen. Froschkultur. Ja, ja. Hast du es mitgekriegt? Wahrscheinlich nicht. Nein. Das war wieder so eine Absurdität. Mir hat einer oder mich hat jemand auf einen Log aufmerksam gemacht zu einem Cache. Da gibt es wohl ein Cache-Team, dessen Cache-Dosen ab und zu verschwinden. Okay. Und die haben jetzt in einem Log ein Kopfgeld dafür ausgelobt, was zur Ergreifung des oder eines Dosendiebes einer Dose dieses Cache-Teams führen würde. Okay, weil wie viel geht's dort? Spitze deine Lauscher. Um sage und schreibe 5.000 Euro. Was? Ja. Man könnte jetzt auf den Gedanken kommen, das ist so, du suchst dir irgendeinen Sechsjährigen, nicht strafmündig, ne? Also super. Schön. Schickst den los, ihr Nachbarskind, mit Einverständnis dessen Eltern, aber darfst du ja nicht sagen. Schickst den los, Dose holen, dann, während er die Dose holt, du Foto von dem Kind. Gehst zu dem Hansel, sagst, pass auf, 5.000 Euro, zack, danke, ich weiß, wer es war. Teilst du die Kohle mit dem Kind, alles super. Ja. Schick, ne? Win-win-Situation. Ja. Wie kommt man da drauf? Ich verstehe es auch nicht, vor allem auch diese Zahl. Die haben wohl mal eine Zahl drunter gehabt und haben jetzt verdoppelt oder so, keine Ahnung. Ja, aber auch, es auch ist die schon Zahl drunter. Also wenn ich, ja. 2.500 Euro... Ich krieg die Verbindung nicht, Entschuldigung. Es ist schon strange, ne? Also, ich muss sagen, ja, ich tue das jetzt auch nicht einfach so als Scherz ab. Ne? Weil, wenn man sowas schreibt, ich weiß auch nicht, ob man da schon eine rechtliche Verpflichtung daraus ableiten kann, wenn man das jetzt so, naja, ich weiß auch nicht, ob es möglicherweise wieder die guten Sitten ist, so etwas zu tun. Weil dann würde es ja möglicherweise gegen die Terms of Use verstoßen. Ne? Sittenwidrig? Familienfreundliches Hobby? Naja, ich weiß es nicht. Aber das ist halt wieder so eine Blüte, die dieses Hobby treibt. Ja, und ich wollte es mal nicht unerwähnt lassen. Unser Hobby hat so viele Facetten. Ja, darum, ich sage auch deswegen nicht, welcher Cash und wer das da ist. Aber ich weiß sicher, dass wir auch da aus der Gegend Hörer haben und dass das jetzt nicht ungewürdigt bleibt. Ja, wie auch immer. Und es sollte natürlich auch kein Aufruf sein, dass irgendjemand sein minderjähriges Nachbarskind dazu abstellt, jetzt da einen Dosendiebstahl zu begehen, nur um sich an einem Kopfgeld zu bereichern. Nein. Also nicht tun, ne? Ich warne davor, macht das nicht. Möglicherweise landet dieses Bild irgendwann im Netz und das Kind hat Zeit seines Lebens Probleme, einen vernünftigen Job zu bekommen, weil es ein kleiner Dieb ist. Wie auch immer. Immer noch unglaublich. Tut mir leid, ich komme einfach über die Zahl nicht drüber. Also, ja, das machen ist wir schon spannend. Machen wir weiter. Ich laufe in der Endlosschleife. Womit machen wir weiter? Bücherschränke? Ja, würde ich mal sagen, oder? Bücherschränke, ja. Bücherschränke, also ehemalige Telefonzellen oder Eisschränke oder was auch immer, ne? Displays, werden dazu umfunktioniert, als öffentlichen Bücherschrank oder Bücherei zu fungieren und jeder kann halt hingehen und da ein Buch reinstellen und sich ein anderes dafür rausnehmen oder. Und so kommen Leute, die kein Geld für Bücher haben oder die nicht unbedingt in eine öffentliche Bücherei gehen wollen, halt dazu, sich vielleicht auch mal interessante Literatur auszuleihen. Und die Geocacher sind natürlich der Ansicht, dass es mit Sicherheit eine gute Idee ist, da auch immer mal ein Logbuch einzustellen. Ne? Mache aus Bücherschrank ein Cache. Das ist gefährlich. Jein. Wenn sich dann der Leser, also ein Nicht-Geocacher, das Logbuch zum Lesen ausleiht, dann ist das Logbuch weg. Die Sache, oder das in Anführungszeichen Problem, ist ein ganz anderes. Wo es nämlich immer wieder dran hakt, ist, du kannst nicht einfach nur ein Logbuch in einen Bücherschrank stellen. Denn für einen Tradi, der ja die Mindestform eines Geocaches darstellt, brauchst du ein Logbuch, Logstreifen, irgendwas in einem Behälter. Der Bücherschrank, der aber vorher schon da war, kann nicht als Behälter dienen. Ergo muss um das Logbuch noch ein Behälter rum. Okay. Was jetzt wieder bedeutet, du kannst zwar ein Logbuch in diesen Bücherschrank stellen, hinten einen Druckverschlussbeutel reinkleben und in diesen Druckverschlussbeutel einen Logstreifen tun und sagen, das Buch, also der Druckverschlussbeutel ist der Behälter und der Logstreifen ist das Logbuch. Du kannst aber auch alternativ in das große Buch schreiben, wo der jetzt drin ist. Oder du nimmst ein altes Buch, machst in der Mitte alle Seiten, also ne, ja, machst ein großes Loch rein und tust eine Filmdose in dieses Buch, das heißt Behälter im Buch und in den Behälter das Logbuch. Das heißt also zum Beispiel auch so eine Sammlerbox, so ein Karton. Ein Karton. Wer kannst auch du als Behälter nehmen. Ja, also sowas ginge. Okay. Aber du brauchst halt einen Behälter oder etwas, was ein Behälter in dem Sinne von Groundspeak ist, mit einem Logbuch, Logstreifen, Logzettel, irgendwas und stellst den dann da rein. Weil sonst könntest du ja sagen, wenn ich ein Logbuch in ein Auto ins Handschuhfach tue, das Handschuhfach ist der Behälter und das Logbuch, nein, geht nicht. Von der Moving-Cache-Geschichte einmal abgesehen. Ja. Ja, das. Und das ist immer wieder gern so ein Ding. Die Leute denken so, oh, ich stelle jetzt ein Logbuch rein. Ja, dann kommt irgendeiner und sagt, ist aber gegen die Guideline. Ja, so ist das. Ja. An dieser Stelle auch nochmal, also insgesamt mit Sicherheit eine schöne Idee. Bringt auch die Leute dazu, vielleicht nimmt auch der eine oder andere Cacher sich dann so ein normales Buch raus und liest vielleicht mal was Vernünftiges, nicht immer nur Logs. Aber, Ja, Listings lesen sie ja schon mal nicht. Ja, genau. Ne? Tu was Sinnvolles, lies mal ein Buch. Richtig. Gib dich nicht auf, lern lesen und schreiben. Mhm. Ja. Die Telefone machen wir jetzt aber nicht hier parat. Nee. Nee, das wäre auch Werbung, das lassen wir dann. Ja. Sind wir. Dann ist das mit den Bücherschränken. Ich bin aber trotzdem, ich habe gerade dieses Bild vor Augen. Du hast das Buch, nimmst, wie du es gerade beschrieben hast, diese Tüte mit dem Lockstreifen und klebst über die gesamte Tüte stumpf Bücherfolie drüber. Hinten auf die letzte Seite vom Buch. Das heißt, du hast gar keine Chance, eigentlich an das Logbuch ranzukommen. Ein Behälter ist in dem Buch drin. Gut, das Logbuch an der... Ja, aber der ist ja da nicht zu öffnen. Das Buch ist in dem Sinne ja auch nicht zu loggen, weil es ja nur die alternative Logmöglichkeit gibt, die allein ja nicht zulässig ist. Ja. Aber ein Behälter... Mann. Hoppala. Ja, ich muss es trinken. Ja. Score. Mhm. Also, das ist ähnlich wie in diesen, wie halt mit diesen Stickgeschichten. Ja, das hatten wir ja auch mal. Ja. Hatten wir das mal Thema? Ja, ich glaube ja, ne? Ja, so, deswegen, das geht alleine auch nicht. Mhm. Aber es wird halt immer wieder eingereicht, so wie ich das sehe, und weil ja, ne, die Caches, die kommen einfach so raus. Bücher-Caches, die kommen, diese Stickstoffgeschichte, die kommt allerorts. Also es scheint ja immer noch alles ein sehr beliebtes Thema zu sein. Und es ist, das sind so diese Standardfehler, die da gemacht werden, mhm, die möglicherweise dann nachher zu Ärger oder Archivierung oder anderen Sachen führen können. Und das muss ja nicht sein. Ne? Das sind also Sachen, die kann man im Vorfeld schon vermeiden. An dieser Stelle. Wenn man sich drum kümmert. Mhm, wenn man sich drum kümmert. Genau. Ja, dann noch ein schönes Thema. Welches? Coins versus Token. Aha. Was bevorzugst du? Beides. Ich finde beides, also ich habe an beiden Spaß gefunden, weil beide für sich selbst ihre eigenen Reize haben. Der Token, wir haben ja selber schon Team Token aufgelegt, da konnten wir für ein überschaubares Geld was Individuelles produzieren lassen, was wir dann als kleines Dankeschön, als Tauschgegenstand und so weiter dann nutzen konnten. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, auf welchem. Es muss ein Mega gewesen sein, weil den Teufel alias Louis Cypher, den habe ich bis jetzt immer nur auf den Megas getroffen. Mit dem habe ich mich mal darüber unterhalten, was denn so eine Produktion von einer Coin kosten würde. Und da sind mir natürlich erstmal, ist mir die Kinnlade runtergefallen, in welche Vorleistungen man, wenn man das ganz für sich, ganz alleine macht, was man da in Vorleistungen machen muss. Und da war klar, von wegen, wenn es... Kriegst du bei deiner Regierung nicht durch. Nein, definitiv nicht. Wir haben auch Personal Coins. Da gibt es ja die verschiedenen Anbieter, ja, die dann für kleines Geld eine... die haben... Eine Geringauflage. Ja, genau. Und dann, die haben dann halt für diese Personal Coin ein Standard-Icon. Also gibt viele Anbieter. Ja. Und dann kannst du aber, wenn es von Groundspeak... Das muss, die Designs müssen noch zu Brownspeak, kannst du dort dir auch Coins fertigen lassen. Ja. Und aber wenn es ums Sammeln geht, ist es halt so, wir mögen beides. Mhm. In der letzten Zeit ist es leider so, ich muss, also wenn es nicht die Megas gegeben hätte, die wir besucht haben, dann hätten wir im letzten Jahr keine Coins gekauft. Weil es kaum Coins gab, die uns angesprochen haben. Kann auch sein, dass wir ein bisschen übersättigt sind, aber weil wir eine Zeit lang sehr viel Coins gekauft haben. Aber wenn ich im letzten Jahr geschaut habe, bei den Herstellern, bei den Mega-Events, wenn man da rumgegangen ist und die Stände da lang gegangen ist, da war sehr, sehr, sehr wenig, was mich dann auch angesprochen hat. Und wie ist es denn bei dir? Coins sind schon für mich Favoriten. Also ich würde Coins, ja, im gelaserten Teil schon vorziehen. Oder ich ziehe es vor. Mhm. Es gibt ja auch diese paar... Mann. Tödliche Männerseuche. Ja, es gibt ja diese Paar-Stacks, die gibt es ja auch noch. Sind ja ähnlich wie Tokens, aber auch ähnlich teuer. Okay. Oder teurer noch. Da gab es ja auch irgendwann mal so ein... Ich denke, das war der Vorläufer von diesen gelaserten Sachen, die es halt heute gibt. Hat alles irgendwo seinen Reiz. Ich habe auch von diesen Tokens schon einige Sachen geschenkt bekommen. Natürlich ist es eine ganz andere Wertigkeit, was du da in der Hand hast. Ne? Das ist ganz klar zu sagen. Und wenn ich über Personal Coins nachdenke, habe ich auch mal welche machen lassen. Ich glaube 10 Stück oder so. Ist mit Sicherheit für eine, oder um eine eigene Unikate Coin zu haben für sich, zwar eine schöne Geschichte, aber das ist ähnlich wie mit Uhren. Ne? Also jeder Uhrenliebhaber, der würde sagen, so ein Ding mit Batterie ist keine Uhr, mhm, weil eine Uhr ist eben nur eins mit so einem mechanischen und möglichst, also mechanischen Uhrwerk mit möglichst vielen Komplikationen und so, ne? Dann hast du eben was. Und genauso ist das halt mit Coins. Wenn du eine Coin hast, die vorne und hinten Unikat oder in der Auflage ist, dann ist das halt die Sache. Und bei diesen Personal Coins, da ist die Rückseite ja immer für alle gleich und du hast vorne eine Folie drauf, eine laminierte Folie, denke ich. Und ja, das ist dann eben die Batterievariante unter den Uhren. Also wird von vielen nicht ganz so ernst genommen und auch nicht so geschätzt wie halt eine andere Coin. Ja, aber die Tokens eben als günstige Alternative kommen. Wobei da ja dann wieder die Frage ist, ne, mache ich nur einen Token? So nach dem Motto, ja, Dosenhausen. Oder mache ich ein Token, wo ja überall, auf allen, dieselbe lockbare oder derselbe lockbare Tracking-Code drauf ist? Oder mache ich sie sogar wie eine Coin mit einer Unikat-Tracking-Nummer. Jeder einzeln. Und dann wird die Sache natürlich auch schon wieder relativ teuer. Aber nicht so teuer wie natürlich so eine Coin, die du ja irgendwo in China oder sonst wo pressen lassen musst. Ne? Weil ich denke mal, so ein Laser, der kommt ja damit auch so ja, einen Datensatz rein und dann macht er das. Fertig. Also ohne jetzt großen Werkzeug machen zu müssen. Ja. Ne? Ja, kannst du die Kosten niedrig halten. Ja. Ja, eben. Also es gibt da Möglichkeiten. Ich denke, da wird jeder seinen persönlichen Favoriten finden können. Aber so meiner ist eigentlich Coin, aber eigene Sachen werde ich wahrscheinlich nie auflegen, weil mir das einfach zu teuer ist und ich da ja den Sinn, Zweck und Nutzen noch nicht so sehe. Vor allen Dingen, wer will denn schon irgendwie ein Blechstück haben, wo ein TJ drauf ist? Ja, ne? Ja. Ja. Und auch ein Blechstück mit Team 76 wäre auch nicht so das, wo jetzt jeder sagt so, nee. Das will ich so haben. Nee. Aber warum soll man sich verbiegen? Und weißt du, ich habe dieses TJ damals auf dem Blog gehabt. Ich habe das überall eigentlich immer verwendet. Das ist so fast wie so eine Art, ja, hört sich überzogen an, aber Markenzeichen geworden. Das kennt halt jeder. Der mich kennt, der kennt auch das. So, der Wiedererkennungswert ist da. Also warum dann eine Coin nehmen, die ganz anders ist? Bringt ja nichts. Nö, überhaupt nicht. So. Ja, deswegen. Das war auch der Grund, warum wir bei unserem ersten Team-Token ja unser Logo gewählt haben. Ja. Das heißt also Wiedererkennungswert. Und dieses Logo setzen wir halt überall ein. Es ist auf dem Blog drauf, es ist bei unseren Logs, wenn da eine China-Klatte im Cache drin liegt, stempeln wir auch und schreiben auch einen kleinen Text dazu. Und dadurch ist natürlich dann der Wiedererkennungswert gegeben, ähnlich wie bei deinem TJ. Ja. Ja, aber das ist ja bei euch auch, es ist ja kein massives Teil, sondern es ist ja auch in dieser Form dieses Team 76 ausgeschnitten. Ja. Also es ist jetzt nicht eine runde Form oder eine viereckige Form, sondern es ist eigentlich so eine, individuell. Wie nennt man das? Ja, regellose Form in dem Sinn. Ja. Also nicht so ein Standardding. Und einen Stempel zu machen, der etwas in dieser Form stempeln könnte, das vielleicht auch noch farblich, wäre wesentlich aufwendiger, als einfach aus einem Stück Kunststoff diese Form rauszulasern. Richtig. Ja? Das musst du auch sehen. Und ich denke, da eine Coin in dieser Form wäre dann schon etwas anspruchsvoller von der Machart und auch vom Preis. Nicht nur das. Es sei denn, du gehst in diese. Es gibt jetzt, glaube ich, so Varianten aus Zinkdruckguss. Okay. Hä? Ja, wenn du weißt es auch selber. Wenn du dich einmal dazu entschlossen hast, also du dann Geld in die Hand nimmst, dann willst du natürlich dann auch was Besonderes haben. So, und dann. Wenn man dann wirklich so weit ist, wird es dann nur eine Coin bleiben oder möchte man noch irgendwas dabei haben? In der Vergangenheit gab es genug Beispiele, was man alles mit Coins machen kann. Ob es jetzt die Geschichte ist mit nicht nur eine Seite 3D, sondern zwei Seiten 3D, da gibt es ja ist unendliche Möglichkeiten, die man da machen kann. Möchte man eventuell sogar einen Spinner haben? Was ja, na klar. Und nach dem Motto, jetzt ist der Bann sowieso schon gebrochen, ja. Ich werde ja so oder so das Geld in die Hand nehmen. Was kann ich jetzt noch für ein kleines bisschen mehr, könnte ich da eventuell noch rauskitzeln? Ja gut, aber wir wissen ja selber, wir reden jetzt hier nicht von 500 Euro oder von 1000 Euro, nein, sondern das ist ein wesentlich größere Summe. Und meine veraltete Kenntnis davon, Coins machen zu lassen, ist ja so. Also du hast in der Regel ja zwei Möglichkeiten. Entweder, das wären aber, da sollte man vielleicht auch mal einen in Anführungszeichen Coiner fragen, die wissen das mit Sicherheit besser. Aber entweder du hast halt alles in Eigenregie. Das bedeutet, du kannst es eventuell über einen, der dir hilft, machen lassen, aber dir gehören alle Coins und du gehst in die komplette Vorleistung oder du findest einen Shop, der deine Coin vielleicht für vermarktbar hält und dann kriegst du zwar für deinen gewissen Grundeinsatz, den du mit beigibst, eine Anzahl Coins, aber die Rechte bleiben bei dem Shop. Und wenn der Shop dann meint, er macht da die dritte, vierte oder hundertste Auflage, weil die sich super verkaufen lassen, dann fallen die Coins unter Sammlern im Wert ja, weil du hättest vorher eine limitierte Auflage von vielleicht 100 oder 200 Stück gehabt. Und jetzt auf einmal, ja, kommt die so und so vielte Auflage und es sind 3000 auf dem Markt. Ja. Ja? Und dann fällt das also, das ist auch so ein Ding. Nur ich persönlich sehe es nicht ein, 2.000 oder 3.000 Euro in die Hand zu nehmen, um da irgendwie eine Coin machen zu lassen, die ich dann an Menschen verteile, die sich möglicherweise drüber freuen oder damit Geld bei eBay machen, wobei das halt mit, ja, mit so einem TJ eben eigentlich sinnfrei ist, weil das kauft keiner. Auch Deswegen, das bringt mir nichts. alleine durch den Status, dass es eine Personal Coin ist. Das heißt also, diese Coin, ja, die gibt es nirgendwo zu kaufen, regulär. Ja, Ja. die kommt nur aus deiner Quelle. So. Und ich weiß, ich habe mich schon lange nicht mehr so intensiv mit den Coins beschäftigt. Aber es gab Zeiten, wo es einfach vollkommen egal war, was drauf war. Hauptsache, es war eine AE, XXXLEE oder sonst was. Ja? Hauptsache, ich habe sie und du nicht. Ja, also ich denke schon, so ein schwarzes TJ auf einer schwarzen Coin, also so komplett Black Nickel, also eigentlich ja, so ein rundes Ding. Das lässt sich günstig herstellen. Dann machst du die Black Nickel Edition und steht eigentlich nichts drauf, bis auf die Nummer. Ja, Hätte ja auch was, ne? aber ich glaube, sowas gab es schon mal. Nee, das ist pur, aber da war meistens so weißes Feld und aber auf Blech oder, ne? So, das war nicht komplett ein weißer Block oder die Nee, komplett. Kohlecoin. Nee, nicht die Kohlecoin. Ja, ist ja egal. Ja. Ja, also Konsens. Es gibt keinen. Nö. Muss man gucken. Warum fragst du? Brauchen wir einen? Brauchen wir eine Coin? Brauchen wir einen Token? Mir schwirren da so ein paar Gedanken im Kopf rum, aber anteasen ja, aber mehr gibt's nicht. Also, ja, dann schwirr mal in deinem Kopf. Jawohl. Gut. Ansonsten, Wo blieb der Aufschrei nach Markdown? ja, wurde ja öfter mal thematisiert. Also, ich empfinde Markdown als sehr schick mittlerweile, weil so diese paar Kleinigkeiten, die hast du im Kopf, die sind gar nicht so kompliziert zu merken wie dieser HTML-Kram, den man früher hatte. Und es vereinfacht manche Sachen auch. Also, du kannst jetzt mal einen Link in Log schreiben, ohne dass der direkt irgendwie in Visit bla bla bla umgebrochen wird, ne? Der steht dann wirklich als Link da, Ja. also als Text, Ja. ne? Das ist schon schick. Oder mit den Sternchen eben kursiv oder ja, fett zu schreiben, das ist schön. Also ich hab's lieb gewonnen. Ich möchte es gar nicht mehr missen. Für uns war es auch kein großer Aufwand. Für jeden Nicht-Programmierer war es doch einfach. Ja, aber Und auch für uns, also die damit ein bisschen mehr zu tun haben, dadurch, dass wir ja eigentlich nur über GSAK locken, da bin ich einmal reingegangen. Habe die Vorlagen geändert, also wir arbeiten mit der Footer, bei uns ist es eine Vorlage, habe ich das einfach auf Markdown angepasst, was auch keine 5 Minuten gedauert hat. Man hat einmal kurz geguckt, was gibt es als neue Vorlage, aha, okay, dann das gibt es nicht mehr, gut, dann machen wir das andere jetzt so, zack, fertig war die Vorlage, Thema durch. der Footer ist eine Vorlage und der Footon ist eine Unterlage, ne? Sehe ich richtig? Das ist richtig, da hast du Gut. schön und fein aufgepasst. Gut. Dann bin ich ja froh, dass ich da nicht den Zusammenhang verloren habe. Ja. Ja, lustig. Das erinnert mich irgendwie an, kennst du noch den Film mit Eddie Murphy, Der Prinz aus Zamunda? Ja, natürlich. Ha, ungeschlagene Szene. Ein Bett, ein Teebett. Und dann schmeißt er sich so drauf. Boah, was hab ich gebrüllt? Weiß ich gar nicht mehr. Doch, der steht da irgendwie mit dem Mädel so vor so einem Bett, das sah auch aus wie so ein Futon. Und dann steht er, ein Bett. Und die wollten ja nach Tibet. Ein Tibet. Huck, schmeißt sich Ja. da drauf. Ja. Ja, naja. Das zum Rahmen Futon und Markdown. Ja, so. Ich hatte dir das ja schon angedroht. Ich mache jetzt mit dir ein kleines Spiel. Wie lange kann ich aushalten, ohne zu husten? Ja, wir werden sehen. Eigentlich mehr so, soll jetzt mal ein Versuch sein, weil wir sind ja Nische in der Nische in der Nische. Und da können wir ja auch mal ein paar Sachen ausprobieren, die mal sehen, ob sie ankommen oder auch nicht. Okay. Das Spiel nennt sich 10. 10? Das Spiel heißt, ab jetzt heißt es 10. Ich nenne das jetzt so, vielleicht werden wir es auch irgendwann umbenennen, keine Ahnung, aber erstmal nennen wir es 10. Ich nenne dir hintereinander 10 Begriffe und ohne lange zu überlegen, sagst du zu dem Begriff einen Satz. Sagst du jetzt 10-mal einen Begriff und ich habe dann Zeit zu reden oder quatschst du jetzt 10 Begriffe und ich soll mir danach überlegen, was wollte der noch von mir und wie hießen die? Weil ich kann mir 10 Begriffe nicht mehr merken. Ich sage ein Wort, du sagst einen Satz, ich sage ein Wort. Ein Satz. Vielleicht auch zwei, aber sehr kurz, einfach nur das, was dir dann in dem Moment dazu einfällt. Also so ein Spontanitätsding auf Stichwortbasis. Richtig. Okay. So, und der Zufallsgenerator, ich habe mir da so ein bisschen was zurechtgebastelt, der Zufallsgenerator hat... Ich kann ja Verlegenheitshusten, das ist geschickt, weil... Ja. Ja. Und die 10 Worte, die für dich ausgewählt wurden, gehen jetzt los. Nummer 1, Statistik. Habe ich bei mir abgestellt. Bauer. Ist der Herr über sein Feld. Wandercash. Sind mittlerweile verboten. Community. Ist eine kontrovers gehandelte, immer aggressiv breite Gemeinschaft von gleichartigen Hobbyliebhabern. Reviewer. Das ehemalige Feindbild der Community, mittlerweile von vielen gelitten. Muggel. Kunstwort aus Harry Potter, abgekupfert in Richtung Geocaching. Premium-Member. Ja, Premium-Member. Wie sage ich es nett? Premium-Member sind die Leute, die sich für einen gewissen Obolus etwas mehr kaufen als diejenigen, die sich das über andere Hilfsmittel an Möglichkeiten zusammenstricken. Logbuch. Notwendigkeit für alle materiellen Caches. Pfaffpunkt. Unsinn. Und als letztes Kommerz. Mega- oder Giga-Events. Ja, siehst du, das ging doch ganz schnell. Und, hat's wehgetan? Ich musste nicht mal husten. Ist ja Wahnsinn. Ja, aber es hat mir auch die TMS nicht ganz vertrieben. Nee, leider nicht. Ja, lustig. Ja, und das ist dann so, vielleicht wenn wir so ein bisschen unterwegs sind, ist dann so die Idee, einfach mal, ohne dass die Leute lange nachdenken können, wir haben in dem Zufallsgenerator sind einige Worte drin. Okay. Lädt man einfach und jeder bekommt dann einen anderen Satz von diesen 10 Wörtern. Und dann könnte man ja mal vielleicht noch ein bisschen gucken. Wenn man mit dem nächsten Mal wieder ein paar Leuten über den Weg läuft, dann kann man ja mal mit denen das Spiel 10 spielen. Und dann schneiden wir das hier rein. Ja, so habe ich gedacht. Ja, warum nicht? So als kleines Intermezzo. Ja, kann man machen. Wir probieren das auf jeden Fall mal aus. Gut. Wo wir schon beim Spielen sind, gesucht wird immer noch ein Alien. Für den Cache einer Bekannten, ich sagte es beim letzten Mal schon, wir brauchen einen Alien-Darsteller für eine Low-Budget-Videoproduktion. Low-Budget deswegen, weil es für lau ist. Wir brauchen also einen fertig als Alien kostümierte und geschminkte Person. Bewerbungen, aussagekräftige Fotos, gerne an uns. Wir leiten das weiter. Ja, hast du sonst noch was? Nö, eigentlich sind wir durch. Ich könnte jetzt noch ein paar Jingles bringen. Jingles. Habe ich mich letztes Mal verplappert. Verdammt. Ja, Jingles. Also, ich hätte da was vorbereitet, aber das können wir jetzt ja schlecht hören, weil ich es jetzt gerade nicht spielen kann. Muss ich dir nachher mal zum Spielen bringen, aber ich denke, das wird dir wieder mal nicht gefallen. Möchtest du Jingles noch oder eher nicht? Also, letztens hört es sich ja so an, als wenn du umschwenken wolltest. Ja, ich bin zwiegespalten. Es ist, ja. Ja und nein. Eventuell. Es gibt bei einigen Sachen, vielleicht zum Beispiel jetzt, bei 10 wäre es dann zum Beispiel einfach, um die Sachen ein bisschen abzutrennen, wäre es dann halt ganz nett. Vielleicht bekommt auch der Herr Sockenpuppe sein eigenes Jingle. Wenn er es haben mag. Wir mussten halt mal fragen, ob er eins braucht. Ja, oder ob er mir einfach ich glaube, der ist, der hat so ein breites Ego, der ist schon sich selbst mit, der ist sich selbst schon genug, glaube ich. Aber eine Sache habe ich noch, weil wir suchen ja nicht nur diesen Alien. Ich habe noch eine ganz bekloppte Idee gehabt. Okay, schieß los. Für so eine Art Jingle, nämlich am Anfang. Und zwar bräuchte ich eine Band für eine Low-Budget-Produktion, mal wieder, okay, die für mich einen Text intonisiert. Ja, das heißt, ich liefere den Text und die singen das ein. Und zwar Dosenhausen auf diesen, ja, auf dieses Theme, sagt man, glaube ich, ja, von South Park. Oh weh. Und der Text ginge dann, ich kann nicht singen, muss vielleicht sogar husten, ginge dann so ungefähr so, die Leute, die ein etwas empfindlicheres Gehör haben, sollten jetzt vielleicht weghören oder sich die Ohren zuhalten, weil, wie gesagt, singen ist echt nicht mein Ding. Das soll dann ungefähr so laufen. Komm nach Dosenhausen, Mann, hier ist es echt heiß. Nasse Dosen überall und nur schimmlige Logbücher. Komm nach Dosenhausen, denn hier findest du jeden Scheiß. Kletterst du oder schwimmst du schon oder stickst du deinen Namen? Komm nach Dosenhausen, Souvenirs gibt's hier als Preis. Frösche, Gigas, Tralala, Sockenpuppe auch schon da, denn in Dosenhausen gibt es keinen Platzverweis. Das vielleicht ja, gut, von Leuten, die da spielen können und so, und das würde es, glaube ich, für uns auch treffen. Ja. Ja. Ja, so sagen wir es mal so. Ich bin aufgrund des Textes, tendiert es gerade Richtung Jingle. Du solltest dafür sorgen, dass diese Tendenz bei mir erhalten bleibt. Dann würden aber viele Leute von dir behaupten, du hättest jinglige Tendenzen. Ich glaube, die Leute denken noch viel schlimmere Sachen von mich. Okay. Und mit dieser Bombensensation sollten wir vielleicht diesen Podcast beenden. Wir danken fürs Zuhören und loben die Menschen, die es bis jetzt geschafft haben, so lange durchzuhalten, und merke nochmal an, dass wir uns auch über den einen oder anderen Kommentar freuen würden, und weisen darauf hin, dass, wenn es zu böse wird, wir es gerne zensieren. Oh ja. Ja. In diesem Sinne, macht es gut. Tschö.